11.04. des Jahres 2014. Es ist 20.53 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu... Leon! Leon, jetzt komm doch mal! Die Aufzeichnung hat schon angefangen. Jetzt ist der Leon nicht da. Also das ist auch wieder... Das sind Zustände, die kann man nicht beschreiben. Ja, was ist denn? Ja, Leon, wo warst du jetzt? Was ist denn? Ich habe doch gerade noch Kaffeepause gemacht. Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Ja, Kaffeepause. Wenn hier der Dirigent hier vorne in der Redaktion sagt, es geht los, dann musst du auch kommen. Ja, der hat doch nichts gesagt. Ja, hat ein Zeichen gegeben. Markus, du hast doch nichts gesagt. Na, siehst du? Er hat nichts gesagt. Ey, Markus, komm. Du hast gerade mit dem Finger so geschnipst, das habe ich gesehen. Ja, der hat gedacht, er ist Carsten Beck. Carsten Beck. Ja. Wer ist Carsten Beck, wenn ich fragen darf? Du kennst nicht Carsten Beck? Wir sind hier bei World Wrestling Entertainment. Da können wir auch die Aufnahme abbrechen, ja, das ist ganz... Ja, ich glaube, damit verbleiben wir. Also Leon, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also unser Arbeitsverhältnis ist derart schlimm, dass ich wirklich sagen muss, dass Wrestling wertlos ist. Ja, und dann hast du ja auch schon mal unser privates Verhältnis gesehen, das ist ja nochmal schlimmer. Ja, also Leon, ich würde wirklich sagen, wir beenden die Ausgabe wieder. Ja, ist auch besser so, weil sonst hau ich hier auf den Tisch und sage ich dir mal. Ja, wir reden gleich nach der Aufzeichnung nochmal weiter. Ja, das mache ich aber auch. Ja. Liebe Fans, wir melden uns direkt nach unserem kurzen Streitgespräch wieder. Bis gleich. Günther! Günther, komm rein! Komm! Es geht weiter! Meine Güte! Das gibt's doch nicht! Also, liebe Fans, der Günther hat, ich hätte jetzt gern gesagt, eine Zigarettenpause gemacht, aber er raucht genauso wenig wie ich. Günther, was war denn los? Ja, Entschuldigung, ein bisschen Kaffee muss sein. Ja. Sonst, wir wollen ja hier nicht einschlafen. Und dann stell dir den Kaffee wie ich hier muss man als Kommentatoren. Das ist verboten. In technischen Räumen keine Getränke. So. Aber das Wasser, was du da stehen hast, das... Also nach meiner Uhr fangen wir jetzt erst an. Wenn du zu früh anfängst, da kann ich nichts. Nein, wir fangen... Oder stimmt meine Uhr nicht? Deine Uhr stimmt nicht. Aber ist in Ordnung, Günther. Rechnest du das nächste Mal halt noch 2 Minütchen dazu. Ja, liebe Fans, wir sind beim letzten Match von In Your House Kopfspielchen. Günther, komm. Prost. Ein Schlückchen. Meine Herren, ich sag dir. Kaffee am Morgen, sonst... Das ist jetzt nicht langsam wird es schon ein bisschen zäh, aber wenn die Matches so bleiben, dann... Nee, ist in Ordnung. Oh, von daher, können wir noch ein Frühstücken, oder? Ja. Gehst du nachher noch? Achso. Schlafen Leute, könnt ihr jetzt eh nicht. Auf Sendung. Was? Oh. Ach komm, Lenz, hör auf. Sehr, sehr lustig. Ah. Du hast Zeichen gemacht, sehr witzig. Ja, dann mach so, dass man sieht. Achso, liebe Fans. Das war jetzt kein Scherz. Lenz, okay. Ehrlich. Oh, ja. Das ist jetzt natürlich. Guten Morgen, liebe Fans. Zur letzten Stunde dieses Silvester-Specials. Das wäre jetzt noch der Toncheck. Also, wir sind drauf. Die Besten immer zum Schluss. Ja, wir haben also ein Zeichen. Ja, es gibt 2 Möglichkeiten, Günther. Entweder wir haben das Zeichen verschwitzt oder der Lenz draußen, unser Tonmann, hat das Zeichen uns nicht gegeben. Zweite Variante wäre mir lieber, aber es fällt mir schwer. Dann wäre der mir nicht schuld. Ja, genau. Aber es fällt mir schwer, das zu machen. Also, wir haben es nicht gesehen. Liebe Fans, wir müssen uns entschuldigen. Da sind sie uns doch ein bisschen in die Vorbereitung mit reingekommen. Ja, die letzte Stunde hat begonnen, dieses Silvester-Specials. Wir sind immer noch bei In Your House 1996, 22. Oktober. Titel lebendig begraben. Und jetzt... Wir hatten gerade unser Gespräch geführt, Leon. Und wir sind jetzt zu der Erkenntnis gekommen, wir machen doch weiter, ne? Ja, ist richtig. Wir tun das auch nicht, weil wir jetzt irgendeinen Paycheck kriegen. Sondern der Markus hat jetzt ganz klar und deutlich gesagt, er wird uns für mehrere 100.000 Euro ein neues Equipment, ein neues Studio-Equipment besorgen. Weshalb wir uns jetzt dazu entschlossen haben, vielleicht doch als kleines Dankesgeschenk die Sendung mal weiterzumachen. Ja, und das ist, damit können wir doch verbleiben. Das ist ja ganz angenehm. Ja, da kann man sich auch mal bei Markus bedanken, ich meine. Ja. Das ist ja jetzt nicht nötig gewesen. Genau, also ich habe den Markus jetzt auch gefragt, so als Tontechniker, ne, als quasi Dirigent der Redaktion, da musst du dich ja auskennen, gerade was Wrestling angeht, wie du den Ton abmischen musst. Und er hat mir erzählt, dass der Undertaker, der am letzten Sonntag bei WrestleMania 30 zum allerersten Mal verloren hat gegen Brock Lesnar, Und davor gab es ja eben die große Streak des Undertakers, die begann mit dem ersten Sieg, glaube ich, bei WrestleMania 5 gegen Jimmy Superfly Snuka damals. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo ein ehemaliger UFC-Weltmeister im Schwergewicht, Brock Lesnar, tatsächlich mit kongenialer Unterstützung seines Managers Paul Heyman die Streak beendet. Und der Markus hat mir das gerade erzählt und ich dachte mir nur so, also komm Markus, das muss jetzt nicht sein. Wir hatten gerade schon ein paar Diskrepanzen, jetzt musst du uns nicht noch weiter auseinanderbringen. Aber ich habe jetzt wirklich nochmal hier alles abgecheckt. Ich habe jetzt auch nochmal den Carsten angerufen und der Carsten hat mir wirklich gesagt, dass die Streak vorbei ist. Und ich bin geschockt. Ja, und was sagst du? Ich bevorzuge es ja mich zu einem solchen Thema, was mich auch emotional berührt. Ja, erstmal nichts zu sagen, weil ich da auch noch nicht drüber weg bin. Einige wissen uns vielleicht, ich gehöre zu den Menschen, die sich auch öffentlich gerne als Undertaker Marx bezeichnen. Es ist halt der Held meiner Kindheit, die sich am dem Ende nähert. Ja, und dementsprechend hielt sich meine Begeisterung natürlich auch irgendwo in Grenzen. Ich meine, warum auch noch Brock Lesnar, das steht auf einer anderen Karte. War nicht schön. Also, wir hatten ja, glaube ich, schon 2 Stunden WrestleMania hinter uns gehabt, als wir den Event verfolgten. Und dann kam das Match des Undertakers, hat man auch groß aufgezogen, 21 Seher geworden im Eingangsbereich der Arena aufgestellt, nochmal mit allen Namen versehen, diese Särge, unter anderem auch mit CM Punk als 21 natürlich, aber auch wirklich nur ganz, ganz diskret eingeblendet, mal ganz, ganz kurz und sofort wieder weiter zum nächsten Sarg. Dann war natürlich auch nochmal ein Sarg da mit Brock Lesnar, die 22. Ich meine, es war ja auch quasi schon vorprogrammiert. Warum sollte der Undertaker ausgerechnet gegen Brock Lesnar verlieren, wenn er schon Leute besiegt hat wie Triple H oder Shawn Michaels oder eben auch CM Punk? Warum dann ausgerechnet Brock Lesnar? So, und der Undertaker kam rein, ließ den Sarg in Flammen aufgehen, also den Sarg, der mit Brock Lesnar beschriftet war. Und eigentlich war alles gemacht für ein grandioses WrestleMania-Match mit Verbissenheit, mit so einer kleinen Prise, ja, wirklich Gewalt, kann man auch wirklich sagen, mit einer gewaltigen Prise Emotionalität. Und dann plötzlich erleben wir ein Match, was plötzlich aus den Fugen gerät, aber wirklich komplett aus den Fugen gerät, weil, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, hat der Undertaker ungefähr nach 5 Minuten des Matches, und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, bei welchem Move das zustande gekommen ist, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, bei der Härte der Aktion von Brock Lesnar, dass da doch mal was passiert, gerade beim Undertaker. Und ich meine, Undertaker ist auch schon etwas älter. 49, man sollte das Alter jetzt mal nicht schmälern. Ich meine, du kannst auch mit 49 noch großartige Leistungen vollbringen. Ist natürlich klar, aber du bist trotzdem jetzt schon so ein bisschen an der Grenze angekommen, sag ich mal, wo du den Zenit bald überschreitest. Und ich glaube auch, dass der Undertaker das gemerkt hat, weil das Match war gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt, mich während des Matches dann, ich habe erst mal meditiert, kann man glaube ich sagen. Weil ich war fast weg, ich habe geträumt, kann man glaube ich sagen, also ich wäre fast eingeschlafen, weil das Match wirklich derart langweilig war und weil für mich auch irgendwie das Ende schon klar war. Ich wusste ganz genau, der Taker wird das Ding gewinnen. War für mich alles abgemacht. So, und dann Taker Chokeslam, Lesnar kickt aus, gut, ist erwartbar, absolut erwartbar. Last Ride, gut, da hat der Taker Standprobleme, kriegt ihn trotzdem noch. Auch nicht das Ende. Erster F5 nicht das Ende, zweiter F5 nicht das Ende. Und dann kommt plötzlich der dritte F5. Und ich denke mir so, gut, also wenn der Undertaker bei WrestleMania 28 aus einer Switchin' Music und einem darauffolgenden Pedigree noch ausgekickt ist, dann wird das nach 3 F5s nicht das Ende sein. Und plötzlich zählt der Ringrichter Mikey Yoda, ich glaube es war Mikey Yoda, ich weiß nicht ganz genau, und Mikey Yoda zählt tatsächlich bis 3. Also das war eine riesige Überraschung. Ich glaube, man hat es auch gesehen an den Fans in den ersten Reihen. Die waren komplett konsterniert. Die wussten gar nicht mehr, was los war. Und genauso erging es auch mir und Leon, dir ja auch. Gerade wenn du jetzt als absoluter Undertaker-Mark das natürlich besonders spürst. Und gerade mal in Anbetracht der Tatsache, dass der Undertaker uns ja alle so ein bisschen begleitet hat in der Kindheit. Hat Leon auch schon zu Recht gesagt vor ein paar Tagen im Facebook-Chat, im persönlichen Gespräch mit mir, dass da ein Stück Kindheit verloren geht. Und Leon, ich musste da absolut zustimmen. Ich bin wirklich schockiert, dass das so zu Ende gegangen ist. Ich meine, auf großer Bühne, klar, aber das Match war viel, viel schlechter als alle, die er in den letzten Jahren abgeliefert hat. War ja nicht mal so das drittbeste Match des Abends, kann man ja, glaube ich, gar nicht mal sagen. Und insofern war das echt eine schwache Leistung diesmal. Und jetzt muss man wirklich schon so eine kleine Fragestellung forcieren, dass man vielleicht sagt, ja, Taker, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du nach der 28 schon aufgehört hättest. Also wirklich nach der 20, weil so jetzt wirkt der Undertaker auch nicht mehr so unsterblich. Es ist wirklich, natürlich mit metaphorischer Wirkung, klar. Aber trotzdem, es ist halt jetzt, da geht ein Stück des Charakters verloren. Die Magie quasi des Charakters. Und das ist verdammt traurig und schade. Leon, was hast du zum Ende der Streak? Also rein emotional, moralisch jetzt mal beurteilt. Wie findest du das? Wie sieht der Charakter des Undertakers jetzt aus? Nun ja, es ist ja in den letzten Jahren so gewesen, dass er außer der Streak nichts mehr gehabt hat. Das hat man ja auch an den Stories ganz klar gesehen. So, und jetzt hat er ja im Grunde gar nichts mehr. Er hat zwar so sein Vermächtnis, sag ich mal, gehabt. Das beschränkt sich jetzt aber allerhöchstens noch auf seine gewonnenen Titel und Bright Life Matches, sag ich mal. Also er ist jetzt nicht mehr so, hast du es gerade schon gesagt, magisch, wie er das vorher war. Ja, das ist im Grunde ein Wrestler wie jeder andere auch. Er ist sterblich. Ja. Ah. Und das ist natürlich katastrophal für den Charakter, den er darstellt, wenn er nicht gerade wieder auf seinem Motorrad rumfährt. Ich meine, ihm wird es wohl egal sein, wenn er selbst die Entscheidung getroffen hat. Aber vielleicht hätte er diese Entscheidung nochmal besser überdenken sollen. Und ich denke, hätte er das getan, dann hätten wir vielleicht einen anderen Ausgang gehabt. Zumal auch dieses Ende dieser Streak, die ja nun, ich sag mal, zwei Dekaden lang sich etabliert hat, nicht gerecht wird. Der Mann, der hat, ich denke, wenn wir an die Streak denken, in der Neuzeit, denken wir zuerst mal an den ganzen Sensationen, denken wir sicherlich zuerst mal an den Moment, den du gerade schon mal genannt hast, nämlich den Kickout im Hell in a Cell Match nach Sweet Chin Music und Pedigree. Wir denken an vielleicht an WrestleMania 24, wo er die Edgeheads und alle kaputt gemacht hat und trotzdem gewonnen hat. Wir denken an extrem harte Superkicks von Shawn Michaels bei 25 und 26. Wir denken mitunter auch an den verhassten CM Punk, zumindest von mir verhassten CM Punk. Also Momente, in der die Streak scheinbar schon verloren war und trotzdem sie weiterging. Und dann kommt da so ein Brock Lesnar daher und macht das Ding mit dem F5. Also völlig unspektakulär, dass auch irgendwo der Streak nicht gerecht wird. Weil ich meine, wenn die Streak enden soll, dann lieber mit so einem What the fuck Finish und nicht mit so einem einfachen F5. Das wird in dem Ganzen zusätzlich noch weniger gerecht als überhaupt. Ja, das ist besonders tragisch eigentlich, dass du den Charakter ja über Jahre lang aufgebaut hast. Und gerade in Zeiten, wo das Kayfabe halt immer mehr zurückgeht, ist natürlich klar, dass die Fans auch merken, dass der Taker halt nicht unsterblich ist. Da brauchen wir ja nicht drüber reden, ist ja klar. Das hat ja früher den Charakter ausgemacht. Bloß, es ist, glaube ich, auch der letzte Charakter gewesen, den du auch noch so in dieser Kayfabe-lastigen Form präsentieren konntest. Doch das geht da jetzt auch nicht mehr. Also, ich weiß nicht, da ist wirklich eine Ära zu Ende gegangen. Das ist schon richtig. Irgendeine Ära ist da zu Ende gegangen bei WrestleMania, die wir lieben und schätzen gelernt haben, aber irgendwann muss man halt doch mal loslassen, weil man merkt, dass sich Grundsätze, die wir früher hatten im Wrestling, zum Beispiel das Kayfabe, mehr und mehr verändern. Zum Beispiel, es gibt ja auch Tweener, gab es ja früher auch nicht so richtig, und oder auch, dass die Heels jetzt plötzlich bejubelt werden, dass die Faces ausgebuht werden, weil gerade auch das Idealbild sich aller Zuschauer ziemlich verändert hat. Also dieser Superheld, der kommt halt nicht mehr so gut an wie früher. Diesen Status als Idol gibt es auch nicht mehr so richtig. Das hat sich wirklich alles sehr, sehr verändert in den Fankulturen. Und deswegen ist das besonders tragisch, dass hier eben die letzte Figur, das letzte Vorbild dieser großen Ära verloren geht. Das muss man dann an dieser Stelle schon mal sagen. Also Brock Lesnar hat jetzt wirklich den Sieg davongetragen. Die Frage ist, was hat er jetzt davon? Weil jetzt ist er erstmal wieder weg. So, zumindest scheint es so, dass er jetzt erstmal wieder weg ist. Insofern kann man jetzt behaupten, dass ihm das nicht viel bringt. Und ich würde jetzt einfach mal genau diesem Zug so beitreten und auch sagen, dass ihm dieser Sieg nicht viel bringt. Also wenn, dann müsstest du wirklich entweder einen Youngster nehmen, wie Roman Reigns oder so, der noch Potenzial hat, nach oben zu kommen. Oder uns sehr, sehr bekannte Theorie, dass du einen nimmst, der eine große Verbindung hat zum Undertaker. Und der Einzige, der da eben so ein bisschen in Betracht gezogen hätte werden können, ist natürlich Kane. Steht außer Frage. Ja, ist richtig. Und umso problematischer, also das mit der Youngern ist immer so eine Sache. Wir kennen ja die Storyline von SmackDown vs. Raw 2011, wo man natürlich sagen muss, ich möchte nicht, dass so einer wie R-Truth die Streak beendet. So. Du konntest, glaube ich, sogar... Ah nee, das war bei SmackDown vs. Raw 2009, da gab es ja diese Storyline mit dem Boogeyman, Finlay und Santino Marella. Ja, die war auch sehr schön. Die war auch sehr schön. Das waren 3 gegen 1 Handicap-Match WrestleMania. Ja, Helen in Cell auch noch. Alter Verwalter. Was haben die sich dabei gedacht, als sie das entwickelt haben? Na, wahrscheinlich nicht allzu viel, würde ich mal vermuten. Ja, jedenfalls, wenn man das schon hätte beenden müssen, ich habe es ja des Öfteren schon gesagt, Kane, so, dann hätte man natürlich im Main Event, wie es sich für Ikonen gehört, was ja auch, ne? Ich meine, der Undertaker hat, glaube ich, bei WrestleMania ganze 3 Main Events bestritten und das wird ihm nicht gerecht. Mein bei aller Liebe und Respekt zu Daniel Bryan, den ich sehr schätze, aber der gehört nicht in WrestleMania Main Event, auch wenn es ein Titelmatch ist. Tut mir leid. Wenn ich mir angucke, was wir da noch auf der Karte haben, ist es meine natürlich subjektive Einschätzung, aber da muss der Undertaker, weil es einfach eine Konstante ist, die Streak ist mehr wert gewesen als der Titel, weil er halt immer wechselt, gut, mittlerweile nicht mehr so oft, aber weil er halt total unkonstant war. So, da muss auch schon vorher immer, meiner Meinung nach, auch wenn der Name The Rock und Cena im Main Event stehen, meiner Meinung nach die größere Konstante im Main Event stehen und das ist halt die Streak gewesen. Das ist auch nochmal eine Sache, die man über Jahre hinweg hätte kritisieren können, würde ich auch gerne tun, wenn mich danach jemand fragt, aber das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. So, dann hätte ich doch lieber noch nicht bei dieser WrestleMania durchaus beim 30-jährigen Jubiläum Kane gegen Undertaker im Main Event gehabt. Dann kann Kane von mir aus auch gewinnen. Das wäre auch der einzige Sieger, den ich akzeptiert hätte, immer so bei den ganzen Kandidaten, die in Frage kommen würden. Ja, und dann können die beide in Würde abtreten. So, jetzt haben wir hier einen Undertaker, der nach 5 Minuten im Grunde zu einem Schluck Wasser in der Kurve mutiert, weil er eine Gehirnerschütterung davon trägt oder was da war und das Match noch nicht mal richtig wrestlen kann. Das war dann, im Grunde kann man mal davon ausgehen, dass er nicht mehr wrestlen wird, schätze ich mal, nach dem Ende. So, wie geht er jetzt ab? Unwürdig. Das war unwürdig. Das Undertaker wird es nicht gerecht. Und von daher hoffe ich nochmal darauf, ihn dann bei WrestleMania 31 gegen Sting zu sehen. Ansonsten war das nicht nur ein unwürdiges Ende für die Streak am Sonntag, sondern es war auch noch ein unwürdiges Ende für die, ich lass mich nicht lügen, 25-jährige Karriere dieses einzigartigen Wrestlers. Ja, also was natürlich das wahrscheinlich prägnanteste Bild ist, dieser Fehldarstellung, ist, dass der Undertaker einfach nicht im Hauptkampf stand. Weil, muss ich dir recht geben, der Undertaker verkommt wirklich einem Stück Wasser an der Kurve, weil er stand ja auch in der Midcard. Das schmälert ja gleichzeitig auch nochmal den Sieg von Brock Lesnar. Das hinterlässt auch insgesamt ein falsches Bild, glaube ich, von der gesamten Streak und generell von dem Ende der Streak. Ich finde das wirklich falsch, muss ich wirklich sagen. Übrigens, gerade werde ich hier von irgendeiner Werbung beschallt, weil ich gerade einen Link von Focus Online aufgemacht habe. Und es kam gerade Werbung im Hintergrund, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Hier werde ich das mal schnell zumachen hier. Wir sind ja nicht umsonst jetzt hier in der Live-Aufzeichnung, da können wir ja auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Selbstverständlich. Hier habe ich noch ein bisschen die Dramatik zerstört, aber ist ja nicht so schlimm. Also Daniel Bryan hat natürlich auch einen großen Status, brauchen wir nicht drüber reden, dem muss ich da auch recht geben, aber du musst, gerade wenn du die Streak beenden lässt, dann brauchst du einen guten Aufbau, den hatten wir hier nicht. Also jetzt nicht so ein... Aber schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Nicht der letzte gute Aufbau, der war vielleicht noch bei Shawn Michaels. Ja, das, Hätte ich gesagt, das war noch ein guter Aufbau, das mit Triple H ging auch noch beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Ah ja. Ja. Sicherlich besser als das, was diesmal gelaufen ist, aber. Ja. Ja, das hat auch alles ein bisschen lieblos gewirkt irgendwie. Weil man konnte keinen Bezug herstellen. Also, ich meine, der Undertaker kann seinen Gegner auswählen. Wir hatten aber nie so eine klare Feststellung gehabt, insgesamt, warum der Taker ihn jetzt ausgewählt hat. Und so weiter. Das ist, mir hat da wirklich vieles gefehlt und ich glaube, in dieser Kürze der Zeit, gerade als man das Segment mit dem Sarg nochmal gebracht hat, das ist ja schon althergebracht ohne Ende. Das haben die ja schon so oft gemacht. Und es bringt auch nicht mehr so viel Spannung. Klar, es ist imposant, den Taker da zu sehen, aber es ist halt Storyline-mäßig wieder nichts Neues. Also Storyline-technisch war das echt nicht gut. Da gibt's großen Nachholbedarf, gerade wenn man da so eine Serie beendet. Das Match war unter allen Erwartungen. Es war in der Midcard-Platz hier bei WrestleMania. Also insofern kann man das wirklich insgesamt, denke ich, und ich glaube, du wirst mir da zustimmen, Leon, als Flop bezeichnen. Ja. Alles, was da gelaufen ist um den Undertaker bei WrestleMania 30, ist ein Flop gewesen. Stimme ich dir voll und ganz zu. Gut, also dann können wir das mit dem Undertaker beenden, wenn du nicht noch irgendwas sagen willst jetzt. Was könnte man denn dazu noch sagen? Eigentlich gar nichts. Da gibt es nichts mehr zu sagen, außer dass es traurig ist und ich darüber sehr geweint habe. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz die Dramatik wieder rausnehmen und Aaron Kraushaar zitieren bei einem Backyard Street Brawl, als er sagte, guck mal, da ist Gitter da drüben, das passt zu dir. So, mitkommen, da hinten ist ein Gitter, das passt zu dir. An der Stelle möchte ich Aaron Krause einmal loben, denn er hat sehr richtige Sachen zu dieser Geschichte mit dem anderen Tick und Borg Laser auf Facebook gepostet, kann man sich mal angucken. Und auch der Podcast-eigene Brock Lesnar-Guy, Robin Kleisinger, sollte sich das mal durchlesen. Ja, also den Brock Lesnar-Guy, den originalen, den habe ich ja auch gesehen bei WrestleMania, da hat wieder ein erste Reihe-Ticket gehabt. Also ich frage mich immer, wo nimmt denn der das Geld her? Warum hat denn der... Der hat bestimmt gesponsert. Ja, denke ich mir mittlerweile aber auch, ne? Gerade dieser Fan, den man eingeblendet hat nach der Niederlage des Takers, dieser mit dem Yes-Shirt, der wurde ja dann auch nochmal in einem Interview erwähnt. Ja. Und hat auch Triple H nochmal getroffen. Und das Ganze wurde auch nochmal via Kamera festgehalten. Insofern kann man sich da aber auch fragen, ob das irgendwie davor schon abgemacht ist. Weißt du, dass man da irgendwelche Leute hinstellt, die ein bisschen gut schauspielern können? Na, hat er ja gut gemacht. Ja, also dass sie da irgendwie casten davor, wer weiß. Auf jeden Fall ist der Typ auch bei Facebook. Ja, habe ich gesehen, er war auch bei WrestleMania 29, habe ich. Und wahrscheinlich noch bei vielen anderen, aber er war auch da. Ja, also wir haben ja da viele extreme Fans. Wir haben jetzt den Kerl, der jetzt beim Taker-Match war, da haben wir den Brock Lesnar-Guy. Und wir haben auch Frank the Clown, der ist auch ganz, ganz oft dabei bei WWE-Events, immer in seiner Clowns-Montur. Und früher, so 2005, 2006, auch bis heute, den habe ich auch ab und zu mal noch gesehen. Der hat ein hellblaues Hemd an, ein weißes Shirt und eine rote Mütze. Der war von 2005 bis 2011 bei unzähligen WWE-Events. Ich war mich ehrlich gesagt wirklich, ob man den, was mit dem passiert ist. Also der hat anscheinend das Interesse verloren an WWE. Verständlich. Also der hatte, ich habe auch mal irgendwas gelesen, der hatte tatsächlich mal von WWE irgendwie in einem Gewinnspiel eine Dauerkarte gewonnen gehabt, dass der für 2 Jahre bei jeder Veranstaltung im Platz seiner Wahl nehmen konnte. Also musst du dir mal vorstellen. Ja, das war Jackpot im Grunde. Ja, aber danach irgendwie war auch ab und zu noch da, hat auch immer gute Plätze gehabt, lustigerweise, frage mich nicht warum. Gerade bei Rumble 2011 ist so meine letzte Erinnerung an ihn, weil da hat er so ein Plakat auch gehalten, hier Chopper Goes That Way oder so, als Zack Ryder rausgeflogen ist. Oder so, ja. Und es gab mal so ein Plakat, wo das JBL auch vorbeigelaufen, das war 2005, da stand drauf, bla JBL, der Mund ganz groß und er hat immer bla bla bla gemacht. Die ganze Zeit. Also ja, also wirklich, aber ein sehr, sehr cooler Fan. Also den fand ich immer sehr cool. Mal sehen, ich kann ja nochmal nachgucken. Leon schildert währenddessen mal deine Eindrücke zum Triple Threat Match. Wir hatten ja im Main Event bei WrestleMania mal wieder ein Triple Threat Match. Ich glaube, das müsste sogar seit WrestleMania 20 zum allerersten Mal gewesen sein. Also genau 10 Jahre danach haben wir wieder ein Triple Threat Match. Lustigerweise gewinnt Daniel Bryan dieses Match. Klar, es gab Eskapaden ohne Ende. Daniel Bryan hat ja im Opener des Abends erst gegen Triple H gekämpft. Das Match ging knapp 30 Minuten. Das war ein unfassbares Match. Da hat echt alles gestimmt. Da waren die Fans drin. Da war eine gute Chemie drin. Da hat eigentlich alles gepasst. Und Daniel Bryan hat am Ende mit seinem Knee-Kick gewonnen. Und mit seinem Running Knee. Und damit den Nick davongetragen und war dann im Match. Danach wurde er noch attackiert von Triple H mit einem Stuhl. Der Arm wurde nochmal geschädigt. Stephanie McMahon war auch am Ring im ersten Kampf, hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also sie hat wunderbar gestikuliert, die Mimik war auch wirklich super. Übrigens, die Hotpants waren auch sehr beeindruckend, weil irgendwie hat da einiges nicht zusammengepasst. Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen Business betont alles und dann kommt sie da hin bei WrestleMania mit Hotpants und einer Krawatte und... Das ist der kleidungstechnische Fukuhila. Ja. Oben Business, unten Schlampe. Anscheinend. So ist wahrscheinlich der neue Modestil, zumindest der orientierte Modestil der Autorität, so Günter Zapf und Carsten Schäfer natürlich übersetzen. Genau. Carsten Schäfer übrigens, genau, wenn ich ihn schon mal erwähnt habe. Jetzt habt ihr die große Möglichkeit, Carsten Schäfer persönlich kennenzulernen. Ihr könnt Carsten Schäfer tatsächlich schreiben, das jetzt bei Facebook, einfach Carsten Schäfer eingeben, ihn als Freund hinzufügen. Also ihr könnt ihm auch schreiben, er antwortet auf jeden Fall jedem. Hast du ihn schon mal angeschrieben? Das ist eine Feststellung. Ich hab tatsächlich geschrieben, Carsten, ich freue mich, dich im Namen aller, sicherlich aller, hier bei Facebook begrüßen zu dürfen. Und er hat zurückgeschrieben, Dankeschön. Ja, prominent halt, ne? Ja, und ohne Punkt, ohne Ausrufezeichen, ohne Fragezeichen, dazu noch Danke und schön auseinandergeschrieben. Also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ja. So, auf jeden Fall schreibt er jedem, weil ich meine, du hast ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt, das hat eine Millisekunde gedauert, hat er angenommen. Nicht ganz. Ja, bei mir waren es, ja... Ja, na gut, aber 2 Millisekunden. Aber der hat auf jeden Fall jede Freundschaftsanfrage angenommen. Ja, selbst die von Kleisi. Leon, was soll das jetzt etwas gegen Kleisi sein hier? Nein, ich möchte ja den Kleisi auch hier erwähnen, denn schließlich hat er immerhin die Idee vorangetrieben, eine WrestleMania Review zu machen. Und dann ist er noch nicht mal da. Genau. Das ist klassische klassische Ideenklau, so jetzt sagen wir es. Also ja, am Montag habe ich Kleisi angeschrieben, sag mal, hast du Lust auf eine WrestleMania Review? Ich habe mit Leon geredet, wir machen die am besten Montag. Habe ich zurückgeschrieben, nee, kann ich nicht, weil ich mache ja bei WrestleMania durch und danach habe ich noch etwas zu erledigen und deswegen habe ich keine Zeit. Und weil ich war ja auch vollkommen unausgeschlafen und so weiter. Und ich habe dann erstmal geschlafen, selbstverständlich. Also dann, ich war dann erstmal hin und weg, ob die Ereignisse bei WrestleMania und musste mich dann erstmal in eine kleine Ruheposition begeben. So, und dann irgendwann Mittwoch hat Kleisi nochmal geschrieben. Oder ich glaube, wir haben es ja im Montag gar nicht mehr geschrieben. Da hat er mich gefragt, hast du einen Ausweichtermin? Da habe ich geschrieben, nee, da habe ich noch nicht ausgemacht. So, und jetzt haben wir uns ja in Verbindung gesetzt. Die ganzen Tage, weil wir schreiben ja quasi nie miteinander. Und ja, absolut richtig. Und deswegen, ja, absolut. Und ja, und jetzt machen wir die WrestleMania Review. Aber wir haben an dich gedacht, Kleisi, so ist es ja nicht. Ja, Kleisi, du solltest die ganzen Sprüche, die hier gerade auch eigener Podcast hast, solltest du nicht zu ernst nehmen. Ne? Ich mag dich ja. Ja, und also Kleisi, nicht, dass jetzt hier der falsche Eindruck entsteht. So ist das natürlich nicht. Kleisi, wir lieben dich ja auch. So weit würde es jetzt auch nicht treffen. Ja, gut, aber wir hatten ja in der letzten Folge von Kleisis wunderschönem Gesicht geredet. Was? Und ich habe dich ja gefragt, wie beim Karat, wie Kleisi das alles beobachtet hat. Wie war die Reaktionsfreudigkeit von Kleisi auf bestimmte Reaktion, auf bestimmte Aktion im Ring? Und du hast mir gesagt, ja, also ich hatte den Eindruck gehabt, dass Kleisi das jetzt nicht unbedingt so missfallen ist oder irgend sowas. Ja, genau. Ich erinnere mich. Also Kleisi an dieser Stelle. Wir sagen die, also ich, ne? Also ich möchte jetzt ja nicht repräsentativ für Leon sprechen. Aber wir möchten dir jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, du hast ein wunderschönes Gesicht. Achso. Du hast wunderschöne Augen. Was gibt's da zu lachen, Leon? Ich erinnere mich gerade. Was? Hast du wunderschöne Frisur? Frisur, ja. Kleine, da musst du selbst lachen, ne? Frisur ist relativ. Ja, was gibt's denn da zu lachen? Also muss ja nicht sein jetzt. So. Naja, also. Ja, und. Scheiße, du hast auch. Auf! Scheiße, du hast auch einen wunderschönen Mund. Ja, genau. Scheiße, guck mal, das geht da drüben. Das passt zu dir. Wir meinen das wirklich nicht so. Das ist ja einfach nur Spaß. Ich meine, der Podcast verkommt sowieso. Obwohl, ja, wichtige Ankündigung. Wir sind ja jetzt wieder regelmäßig. Auf meinen Befehl. Genau, ich habe geschrieben, wollen wir nach der WM oder nach WM mal wieder regelmäßig machen. Ich habe dann geschrieben, okay, ich habe mir gedacht, bis zum Juni ist ja noch ein bisschen hin. Aber Leon hat WrestleMania gemeint. Gut, und jetzt sind wir hier. Ihr merkt ja, wir gehen euch jetzt öfters auf die Nerven. Wir haben ja in letzter Zeit auch schon relativ viel gemacht. Vorausgesetzt, wir vergessen das nicht auf Moonsault zu posten, ne? Das ist wichtig. Also Moonsault haben wir schon lange nichts mehr gepostet. Ja, also sollten wir mal tun. Sollten wir mal tun. Ich meine, der Unterhaltungsfaktor ist ja unglaublich. Also nee, jetzt Arroganz hier weg. Aber angebracht, ne? Wo haben wir eigentlich stehen geblieben? Hatten wir nicht mal WrestleMania Review oder irgendwas da? Ja, Triple Threat Match. Und dann gab es ja eine Menge Eskapaden und Konsequenzen nochmal durch den Sieg von Brian. Da wurde nochmal behandelt. Der Arzt hat ihm trotzdem das Okay gegeben. Und dann kam Triple H während des Triple Threat Matches auch rein, wollte Daniel Bryan ablenken. Hat der Ringrichter wurde zu Boden gebracht. Dann hat Triple H einen neuen mitgebracht. Daniel Bryan hat dann Triple H mit einem Hammer abgefertigt. Es gab ein RKO von Orton gegen Bryan. Man hat gedacht, ach du Schande, das war's. Please kick out. Und ich habe wirklich gedacht, die lassen hier Randy Orton und Batista als Champion irgendwie WrestleMania verlassen. Das wäre die Krönung des Ganzen gewesen, weil ich glaube, dann wäre das Publikum aber wirklich nicht mehr bei Laune gehalten oder zu halten gewesen. Und deswegen war das absolut die richtige Entscheidung. Wir hatten auch nochmal Teamwork von Evolution, eine Batista-Bomb umgewandelt, so eine Batista-Bomb-Neckbreaker-Kombination. Das ist natürlich so ein Rückwärts-RKO. Und durch den Kommentatorentisch der französischen Kollegen, glaube ich. Ach ja, stimmt, die waren ja auch da. Ist generell ein ganz, ganz großes Wunder. Also Carsten, an dieser Stelle nochmal, wir möchten dir danken für deine großartige Zeit bei WWE, bei allen Sendungen. Es war eine tolle Zeit bei Sky, es waren unvergessliche 10 Jahre. Und Carsten, ich möchte diesen Moment einfach nochmal nutzen, um dir da zu danken. Schade, dass er das nicht hört. Ja, sehr schade. dann wurde Daniel Bryan auf einer Trage abtransportiert. Irgendwann hat er dann das Momentum wieder aufgebaut, hat sich quasi nicht mehr das Hulk-Up war das dann, sondern das war das Bryan-Up, das Yes-Up kam wieder hoch. Dann hat er am Ende, ja, ist ja quasi schon ein bisschen sarkastisch, mit dem Crippler's Crossface von Chris Benoit mit seinem Yes-Lock den Kampf gewonnen. Das heißt, Parallelen sind unglaublich. Ja, also ich habe mir in dem Moment gedacht, also Killer Kowalski hat da Triple H wirklich irgendwelche Sachen gelehrt, von denen wir nichts wussten. Gerade im Management anscheinend hatte Killer Kowalski da so seine Fähigkeit. Nee, aber mal Spaß beiseite, also das ist wirklich krass, was es da für Parallelen gibt. Also auch wieder diese Außenseiterfunktion, man hat wahrscheinlich damit gerechnet. Oder man hat sich zumindest ausgemalt. Jetzt haben wir das mit Benoit streichen müssen. Jetzt holen wir das Szenario nochmal raus. Jetzt machen wir das nochmal mit Brian, weil das damals so gut war. Und machen das nochmal. Ja, SummerSlam wird er verlieren dann, ne? Ja, gerade weil damals war es ja auch genauso. WrestleMania 20, ne? Wir hatten ja damals auch einen Double Suplex von Triple H und Shawn Michaels. Und zwar von dem ehemaligen Tag-Team, Stable, beziehungsweise Randy Orton Batista, Evolution, die sich wieder zusammengetan haben und Chris Benoit abgefertigt haben. Genau dasselbe haben wir hier auch. Ja, ich habe auch, als Triple H reinkam, felsenfest damit gerechnet, dass Ric Flair auch gleich kommt. Woo! Zum Glück ist das nicht eingetreten. Weil dann wäre WrestleMania auch nicht mehr zu retten gewesen. Zumindest ab dem Streak-Ende-Punkt. Nun hat man, ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass Daniel Bryan danach noch gefeiert hat im Ring natürlich. Also es war, ja, die Yes-Mania ist dann losgebrochen. Das war ja unfassbar. Und kam noch ein schönes Abschlussfeuerwerk. Und Brie Bella wurde es übrigens untersagt, in den Ring zu gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall hat sie das für Twitter gepostet. Auf jeden Fall kam dann, glaube ich, die Tante von Bryan rein und hat noch gefeiert. Und ja, es war dann doch ein sehr bewegender Moment auch natürlich, dass Daniel Bryan zum ersten Mal jetzt auch endlich mal seinen Ruhm und Ehre bekommt für seine Leistungen, die er in den letzten Monaten eben sich aufgebaut hat. Und es ist auch absolut verdient, dass jetzt an der Spitze des Eisbergs auch mal ein Titel dazu kommt. Ja, ja. Nun haben wir hier tatsächlich sehr viel richtig gemacht. Problem für mich immer nur, dass mich das zu dem Zeitpunkt nicht mehr interessiert hat. Warum haben wir gerade ausführlich thematisiert. Von daher habe ich das mit einer gewissen emotionalen Kälte verfolgt. Ich habe es noch verfolgt, aber es hat mich halt nicht mehr interessiert. Innerlich hat mich das sicherlich ein wenig gefreut, dass Bryan dann den Titel gewonnen hat, weil Batista dann ordentlich. Ich kann dir mal ganz kurz sagen, dass es mich wirklich sehr gefreut hat. Ja. Muss ich sagen. Es war wirklich das perfekte Ende gerade, weil das war eine gute Story. Also das haben wir wirklich gut aufgebaut über das letzte Jahr. Immer wieder dieses Bangen und Warten der Fans bis auf den Sieg von Bryan, auf den finalen Sieg, und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Schon, ja. Da merkt man auch, wie sehr der Undertaker-Markt da der Undertaker-Markt bleibt, und das ist wie so ein Bayern-Fan. Wenn die verlieren, dann interessiert den Rest nicht mehr. Ja, nun haben wir tatsächlich unglaublich viel richtig gemacht. An dem Match kritisieren kann ich selbst nur, dass ich persönlich den Eindruck, die Impression hatte, dass man Bryan hier ein bisschen too much darstellt. Ja, also der hätte. Ja, genau. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ansonsten hat man tatsächlich hier sehr viel richtig gemacht. Auch, dass man Ric Flair nicht involviert hat in das Match. Ich glaube, man hat bestimmt mit dem Gedanken gespielt, übrigens, ne, was ich auch ganz komisch fand. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da draußen das Kickoff verfolgt hat. Und am Anfang hatten wir das Panel, bestehend aus Booker T, Shawn Michaels, Mick Foley. Mick Foley hat übrigens ein Weihnachtshemd an. Wahrscheinlich falsche Jahreszeit, oder in Saskatchewan ist immer noch Karneval, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war es dann so, dass Mick Foley im Laufe des Abends immer wieder ausgetauscht worden ist. Die anderen beiden waren immer da. Ich glaube, Shawn Michaels war dann am Ende mal weg durch Alex Riley. Und Alex Riley ist wirklich bombastisch. Der ist top. Also muss man mal sagen, also da hat man wirklich mal eine sehr, sehr gute Konvertierung durchgemacht für ihn. Also da hat man sich was einfallen lassen, dass man Alex Riley jetzt da am Kommentatorenpult präsentiert, weil der hat wirklich was drauf. Der hat auch eine sehr, sehr gute Stimme. Mhm. Da passt echt viel. Und Mick Foley wurde immer ausgetauscht. Mal durch Trish Stratus, dann stand Jimmy Hart da. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, na, jetzt muss da mal Ric Flair kommen. Aber kam nicht. Also ich meine, ich habe den irgendwo gesehen bei vor und während WrestleMania. Irgendwo habe ich den gesehen. Auf dem Network, glaube ich. Auch bei so einem Panel. Ich weiß, ich hatte erst. Oder einen Abend vorher war das, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er da. Ich hatte mich gerade noch dran zurückerinnert, dass Ric Flair ja mit seiner Tochter Charlotte bei NXT Arrival im Publikum saß. Da habe ich gerade auch gedacht, das war WrestleMania gewesen. Nee, aber wir hatten Charlotte ja auch in einem Auftritt, denn Triple H hatte ja wieder einen sehr, sehr großen Einzug bekommen, wie sich das für den Chef gehört. Und da waren die Begleiterinnen, wir hatten drei Begleiterinnen, wir hatten Sasha Banks, wir hatten Charlotte und wir hatten noch jemanden, keine Ahnung. Und die waren eben alle von NXT. Und Charlotte hatte also eine Rolle. Vielleicht hat man sich gesagt, Charlotte, eine Flair ist genug. Ja, weil die andere Diva ist hinten. Die brauchen wir jetzt nicht noch. Ja, und ja, ist natürlich noch Quatsch, aber trotzdem. Vielleicht hat man sich das irgendwie gesagt. Nee. Ja, und nochmal dann zurückzukommen auf dieses Triple Threat Match. Man hat dann in der Tat, habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesagt, sehr viel richtig gemacht. Ich glaube, ich habe aber auch dreimal unterbrochen, kann das sein? Ja, ne? Ja, ist aber kein Problem. Richtiger Sieger sicherlich. Ich meine, hätte Batista gewonnen, dann hätte ich aber wirklich aufgehört zu gucken. Randy Orton war auch jetzt lang genug Champion, fand ich. Ist so mein persönlicher Eindruck. Ungefähr ein halbes Jahr mit Unterbrechungen, ne? Ja. Ja, Daniel Bryan wird jetzt bis zum SummerSlam Champion bleiben und dann findet irgendjemand einen Titel in der Mülltonne, ja. Genau, vielleicht Randy Orton, vielleicht auch ein neuer Upcoming Wrestler, vielleicht Rob Van Dam oder Ric Flair. Nee, also ich bin gespannt. Goldberg findet den, oder Sting findet den Titel. Ja, er hat da jetzt unterschrieben, habe ich gelesen, obwohl ich ja gar nichts mehr lesen will. Das ist ja unglaublich. Ja, ich schätze mal, der wird jetzt bei Extreme Rules gegen Triple H ein Match wresteln oder Fatal 4-Way gegen die Evolution. Kann auch sein. Das wird er sicherlich gewinnen. Ansonsten hätte man sich das auch sparen können. Also ich schätze mal, der wird jetzt erstmal lang genug, mindestens bis zum SummerSlam Champion bleiben, denn das hat er auch verdient. Bei allen Klauseln, die angeblich Batista und Brock Lesnar besitzen sollen. Der muss erstmal bleiben. Ja, also, dass er es verdient hat, steht außer Frage. Er ist wirklich wahrscheinlich der am härtesten arbeitende Superstar aktuell. Und er ist auch der, der konstant wahrscheinlich aktuell die besten Leistungen zeigt. Also neben John Cena so. Und gerade am Stück für so eine lange Zeit. Und da ist Daniel Bryan wirklich sehr, sehr wertvoll. Und es wird Zeit, dass das auch mal belohnt wird. Gerade die Zuschauerreaktionen, die sind ja unfassbar. Also anders kann man das ja nicht beschreiben. Wir hatten ja dann bei Raw auch nochmal eine Fortsetzung. Wir hatten am Anfang ein Segment mit Daniel Bryan, wurde auch nochmal frenetisch gefeiert von der internationalen Crowd natürlich in New Orleans. Und Triple H kam heraus, sagte, ich möchte heute ein Titelmatch haben. Er hat also ein WWE World Heavyweight Titelmatch angefordert, hat das natürlich auch erhalten. Aber wir hatten im Laufe des Abends immer wieder Spannungen zwischen Randy Orton, Batista und Triple H. Weil Batista wollte ein Match natürlich um den Titel, Randy Orton wollte ein Match um den Titel. Also hat Stephanie McMahon einfach als Notlösung gesagt, wir stecken euch in ein Tag Team Titelmatch gegen die Usos. Das war dann aber quasi nur ein Squash, das war eine Demontage, aber jetzt nicht mit Pin oder Aufgabe oder so, sondern einfach nur mit Auszählen. Wir haben sie also außerhalb des Rings dann gedemütigt, diffamiert, wie Carsten Thewer sagen würde. Und ja, das war dann also die Geschichte um Batista und Randy Orton. Wir hatten dann eben noch das Titelmatch und da kamen Batista und Randy Orton dann heraus, attackierten Daniel Bryan, dann kam Triple H heraus, Mike Yoda hat sich dann erstmal geweigert, die Ringglocke zu läuten. Kane kam dann noch raus, hat Daniel Bryan auch nochmal einen Chokeslam verpasst. Und dann kam The Shield. Und man hätte ja eigentlich vermuten können, jetzt machen die da auch noch mit, jetzt mischen die da auch noch mit. Aber die sind ja jetzt bekanntlich zu den Babyfaces geturnt. Und sie griffen dann Triple H an, Roman Reigns verpasste Triple H einen Spear. Und The Shield und Daniel Bryan standen letztendlich triumphierend im Ring. Am Ende der ersten Raw-Ausgabe nach WrestleMania. Ja, und man hat dann gleichzeitig auch schöne Eindrücke auf die Extreme Rules Card gegeben. Ne? Schätze ich mal, es gibt einen Six-Man-Tag zwischen Kane und Batista und Orton gegen das Shield und dann gibt es Bryan gegen Triple H und ich denke, das ist nicht allzu schlecht. Ja, also man stellt sich nochmal vor, man würde jetzt nochmal so eine ähnliche Geschichte aufhören wie mit Evolution, dass halt jeder irgendwie immer mit Anzug rauskommt und du holst eben Ric Flair noch mit rein, dann kann das echt eine grandiose Geschichte werden. Also wenn, aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden, aber wenn sie es machen sollten, dann wäre es schon wirklich cool. Da hätten sie dann mal eine Überraschung wieder gemacht. Ja, die Evolution ist a mystery, ne? Richtig, richtig. Und ich glaube aber mittlerweile, dass Lemmy Kilmister, der Sänger von Motorhead, auch ein Mysterium ist. Weil der war bei Markus Lanz. Ja. Und das war sogar ein komplettes Interview mit ihm. Eine Stunde, 15 Minuten, ist aber schon länger her. Und man merkt, glaube ich, also kann man ja mal an der Stelle sagen, man merkt, dass er über die Jahre sehr, sehr viel Whisky konsumiert. Ja, Alkohol hat auch Langzeitfolgen. Ja. Von Synapsen und Gehirnzellen, die danach nicht mehr existieren. Ja, aber wenigstens kann er dadurch dann die Entrance-Themes schreiben. Summen, ja. Ja, an dieser Stelle nochmal ein kurzer Ausschnitt des WrestleMania 21 Live-Auftritts. Something good. I'm the game that I make the rules. Over here and die like. Das war der Auftritt von Motorhead bei WrestleMania 21. Leon, hast du die Lyrics mitgeschrieben? Ich hab's versucht, aber das war mir leider nicht möglich. Ja, also wir haben natürlich größten Respekt vor dem Musiker Lemmy Kilmister, was er alles vollbracht hat. Er hat natürlich großartige Songs vollbracht, keine Frage. Aber der Auftritt, der war ja, sehr unverständlich. Dürftig, dürftig. Ja. Ja, also, ja, den können wir abhaken. Also wir haben jetzt Raw besprochen, das Ende. Wir haben jetzt quasi auch schon die Extreme Rules Hauptkämpfe. Wir haben also hier die Semi-Evolution-Version. Wir haben Batista, Randy Orton und Kane gegen The Shield. Wir haben wahrscheinlich ein World Heavyweight-Titel-Match, Daniel Bryan gegen Triple H. Und mal sehen, was uns noch so erwartet. Also wir hatten natürlich auch ein Aftermath nochmal zum Match Brock Lesnar gegen Undertaker. Paul Heyman und Brock Lesnar hatten bei Raw eine Promo gehalten. Ja, andernfalls natürlich Paul Heyman. Der hat die Promo gehalten. Brock Lesnar stand nur da und hat geknurrt. Ja, das ist auch schon genug. Ja, das ist schon ein klares Defizit irgendwie. Und weil er kein Komplettpaket ist, weißt du? Ich meine, er muss ja nicht sprechen, klar, aber so ein bisschen Talent soll er da schon mitbringen. Aber ich finde das auch gut, dass er nicht spricht, weil wenn er spricht, dann ne, weiß er selbst. Ja. Ja, aber ja, die Hauptbotschaft der Promo war einfach nur, Brock Lesnar ist die 1 in 21 zu 1. Das war die Hauptbotschaft. Ja, und der Subtext ist, dass wir die 1 jetzt erstmal nicht mehr sehen werden, weil er hat ja schon 2 von 3 Matches bestritten dieses Jahr. Genau, das heißt, wir sehen das wieder nächstes Jahr. Der macht dann nächstes Jahr dann 4 Matches. Vielleicht ja auch beim SummerSlam, ne? Ja. Wenn er den Titel findet. In der Mülltonne ganz plötzlich. Ja. Ach, das kann ein eigenes reiches Jahr werden, das sehe ich. Ich stelle schon mal einen Nachruf für Brie Bella. Ach so, ja. Ja, das tut mir so leid. Ach so, das musst du an dieser Stelle schon mal sagen. Apropos Nachruf. Wir hatten ja am Samstag die Hall of Fame-Verleihung und Hauptact bei dieser Hall of Fame-Verleihung war der Ultimate Warrior, James Helwig oder mit bürgerlichen Namen Warrior. Ja, ist paradox, nicht wahr? Ist natürlich im Nachhinein dann doch irgendwie, spiegelt so ein bisschen seine Situation wieder im Jahre 93, dass er damals nicht so ganz klar im Kopf war und dann halt versucht hat, irgendwie noch seinen Namen zu etablieren. Ja, auf jeden Fall, mich hat es auch ehrlich gesagt dann doch ein bisschen umgehauen. Also gerade, weil man ja über das Wochenende mit einem gesunden, sag ich mal, Ultimate Warrior konfrontiert worden war. Zumindest nicht, wenn man irgendwelche Auftritte gesehen hat vom Ultimate Warrior Trainingsvideos aus dem Jahr 2010 bei einem geplanten MMA-Fight gegen Kevin Nash. Das war aber tatsächlich 12. 2012? Vor ja. 2 Jahren. Ja, ich glaube nämlich, dass der Kampf alles rausgerissen hat. Gab's überhaupt den Kampf? Ich hoffe nicht. Ah, das hoffe ich nämlich auch nicht. Also auf jeden Fall gab's da ziemlich skandalöse Trainingsvideos. Oder na, sagen wir mal nicht skandalös, sondern verdammt eigenartige Clips. Ja. Also die Kamera war vom Mund des Warriors platziert und der Warrior spuckte die Kamera voll. Also verstehe ich nicht. Also müsst ihr einfach mal gucken, irgendwie bei YouTube einfach mal eingeben, Ultimate Warrior Kevin Nash. Promo, das erkennt ihr an den 550 Dislikes. Und dann, wie gesagt, wir hatten am Sonntag nochmal den Warrior präsentiert bekommen, nochmal als Hauptdeck, sogar nochmal mit Entrance-Musik. Wir hatten am Montag eine Promo des Ultimate Warriors. So, und die Promo, jetzt im Nachhinein, wirkt sie natürlich wie eine Abschiedsrede. Ganz, ganz komisch wirklich, dass er da quasi schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben hat. Quasi auch nochmal über seinen Tod schon geredet hat. Über sein Vermächtnis und so. Das ist alles schon ein bisschen eigenartig jetzt im Nachhinein, dass ausgerechnet das am Montag passiert ist und dann am Dienstag auf dem Weg zu seinem Auto in Arizona. Und es gibt auch noch Bilder, die gerade im Internet zirkulieren, dass er da eben mit Fans auch noch früh am Morgen am Flughafen in New Orleans Bilder gemacht hat. Und da habe ich sich auch bester Gesundheit erfreute, so, sich sehr gefreut, dass er mit den Fans kommunizieren konnte und so weiter. Und ich glaube auch, dass ihn das wirklich sehr erfüllt hat, dass das alles wieder in geregelten Bahnen verlief mit Vince McMahon, mit der gesamten WWE, auch mit Triple H und so. Und vielleicht ist es wirklich so, dass ihm da persönlich eine Last abgefallen ist, die dann auch so ein bisschen zu seinem Tod geführt hat. Dass da irgendwas dann in seinem Kopf so war, halt von der vom Gemütszustand, dass er sich gesagt hat, gut, ich habe jetzt alles erreicht, was ich noch machen wollte. Und er wusste vielleicht, dass er krank ist, dass er irgendwas hat, wovon wir nichts wussten. Und dass er dann eben am Dienstag dann verstorben ist. Ist eine eigenartige Geschichte. Wir können natürlich jetzt drüber reden. Ne? Wir hatten ja auch diese Journalistin, die im Internet wirklich jetzt sehr angegriffen worden ist, weil sie gesagt hat, dass der Tod des Ultimate Warriors da ist. Das sind alles so Spekulationen, selbstverständlich. Dass das alles an Drogen lag, an Steroiden und so weiter. Und man muss der Journalistin ja bei aller Antipathie, die es jetzt im Internet gibt, natürlich auch ein bisschen zustimmen. Solche Muskeln bekommt man mit harter Arbeit schon hin, klar. Aber wenn selbst Hulk Hogan zugibt, dass er Steroiden genommen hat und er nicht genau wusste, was das Zeug mit ihm anstellt, damals wusste man das noch nicht, dann bin ich mir ganz sicher, dass der Warrior das auch genommen hat, weil er in seinem zweiten Run dann bei WWE auch deutlich abgemagert aussah und gar nicht mehr so muskulös wie beim ersten Mal. Also ähnlicher Fall wie bei Chris Masters damals, wenn ich noch dran erinnern kann. Da war es ja genauso. Erster Run sehr muskulös, beim zweiten nicht mehr so sehr, aber ich glaube nicht, dass es da an den Steroiden lag. Aber auf jeden Fall ist das eine ziemlich schlüssige Methode, dass das da halt doch irgendwie daran lag, dass der Warrior dann an den Spätfolgen dieses Drogenmissbrauchs irgendwie gestorben ist. Genau. Was natürlich, das ist eine unfassbare Geschichte. Ich meine, er ist jetzt so präsent plötzlich. Ich meine, er ist 54, da ist das Ding ja genauso alt. So, und er stirbt jetzt nach diesem turbulenten Wochenende. Also, more unexpected geht das eigentlich gar nicht. Nur um da jetzt nochmal ein paar Anglizismen reinzubringen. Ja, Destiny's Irony, nicht wahr? Ja. Also, anscheinend schreibt das Leben irgendwie da ganz besondere Kapitel. Ja, Alberto Del Rio, du würdest da nicht zu Unrecht vom Schicksal sprechen. Um da mal wieder den Humor mit reinzubringen. Ja. Ja, es ist natürlich, ne, ein Schlag. Also, mich trifft es nicht, weil ich kein Fan des Warriors bin und auch kein Freund. Ja, das ist bei mir dann halt schon wieder irgendwie ein bisschen komisch, weil ich habe ja auch mit dem Warrior gar nichts zu tun. Null. Also, ich habe ihn nie erlebt in seiner aktiven Zeit. Bloß am Dienstagmorgen, ich war gerade auf dem Weg zur Schule, ich bin gerade ins Schulhaus rein, habe ich mir gedacht, bevor du jetzt deine Jacke aufhängst, schaust du nochmal aufs Handy. Dann habe ich aufs Handy geguckt und dann stand da tatsächlich da Ultimate Warrior Dead in the Age of 54 Heart Attack oder sowas. Und ich habe mir erst mal gedacht, warum denn das jetzt? Ist das jetzt ein Scherz oder was? Und ich habe dann auch erstmal die erste Stunde dann mich gar nicht damit beschäftigt. Mir ist es dann erst kurz vor der letzten Stunde nochmal eingefallen, dass ich da nochmal nachschauen wollte. Da habe ich dann nachgeguckt und habe dann auch die Bilder gesehen vom Flughafen noch am Morgen und konnte es eigentlich nicht so richtig glauben, dass der Warrior dann halt plötzlich tot war. Also, dass das dann doch so schnell geht, dass das Leben so schnelle Geschichten schreibt und erzählt, das ist schon ein bisschen schockierend. Ja. Also, es geht eher um den Umstand, weißt du, es geht nicht um die Person, weil die Person ist sehr kontrovers, klar, es ist immer traurig, wenn irgendein Mensch stirbt, aber wir gibt das Paradebeispiel, dass man eben sagt, ja, in Afrika stirbt auch jemand, da kümmert sich wiederum keiner. Ja, das ist aber auch ein scheiß Argument. Es ist eben auch ein Standardargument, weißt du, das kannst du nicht besonders erläutern und es sagt außerdem fast jeder Zweite. Das ist eine Doppelmoral, die doch nicht angebracht ist. Richtig. Und hier ist es halt dann eben so, dass ich sagen würde, dass der Umstand so kontrovers ist, dass mich das aus den Socken gehauen hat. Gerade so schnell und nach dem Wochenende, da passt einfach alles zusammen. Das ist so eine Ereignisreihenfolge, die so eigentlich nur in Film Erwähnung findet. Das geht eigentlich gar nicht. Das hat auch so ein bisschen erinnert, finde ich, wie an den Film hier The Wrestler. Weil der Mickey Rourke war ja auch am Boden Und kam dann nochmal hoch, eben weil er sich mit seiner Familie wieder vertragen hat, mit den ganzen Promotern und alles, weil ihn das Wrestling, diese Atmosphäre Backstage am Leben erhalten hat. Und deswegen kam er da halt wieder zurück. Und am Ende ist er ja wahrscheinlich auch im Ring dann verstorben. Also es war ein offenes Ende, aber man konnte sich das zumindest denken, dass genau das dann auch eingetreten ist. Und genau diese Geschichte ist es irgendwie auch. Gerade weil er ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat und alles. Ja, der ist dann jetzt auch nicht mehr. Ja, was will man machen? Ist übrigens auch immer komisch, ne? Wenn man sagt, ja, der Ultimate Warrior, mit bürgerlichem Namen Warrior. Ja. Der spiegelt wahrscheinlich auch die Gedankengänge wieder, dieses Zeug, wenn man das denn zu oft konsumiert. Das hat dann Hulk Hogan wohl nicht gemacht. Denn da ist ja noch Terrence irgendwas. Ne? Terry Bollea. Ja. Genau. Da hat der Hulk Hogan das doch besser gemanagt und O'Rourke ja eben nicht. Ja. es ist wirklich sehr komisch. Also natürlich mein Beileid an die Familie des Ultimate Warriors und alle Beteiligten, auch wenn die das nie hören werden. Aber aus rein anstandshalber möchte ich das jetzt an dieser Stelle mal ausrichten. Ja. Ist vernünftig. Absolut. Aber ist auch kein Thema, bei dem ich mich jetzt hier noch ausreden muss, weil dazu gibt es auch nichts zu sagen. Ist tot, ist schade. Ikone des Wrestlings, den ich nicht mag, weil er nicht wrestlen kann. Und eine Persönlichkeit ist, die sehr, sehr zweifelhaft ist, um das mal so auszudrücken. Also man kann ja mal ganz kurz was erwähnen, was er zum Beispiel so geäußert hat. Er hat sich gegen Linksliberalismus geäußert. Er hat sich gegen Homosexualität geäußert. Lauter solche Sachen. Dadurch ist der in Erscheinung getreten. Ja, und von daher wird es sicherlich nicht nur Leute geben, die darüber traurig sind, dass er jetzt tot ist. Sicherlich makaber, aber gut. Ist halt man muss ja auch sagen, einige, was ich auch nicht so gut finde, einige sagen ja dann erst tot und es war alles toll, was er gemacht hat und so. Das wollen wir eben nicht bei unserem Podcast. Wir wollen es halt auch ein bisschen differenzierter betrachten. Wir wollen jetzt nicht nur das Schöne hervorheben. Wir sehen uns dann doch so ein bisschen als kritische Instanz, ja, die das Ganze ein bisschen anders beurteilt. Und deswegen solltet ihr oder braucht ihr euch jetzt nicht wundern, dass wir da ein bisschen anders mit dem Thema umgehen. Wir sind trotzdem nicht irgendwie parteiisch oder so. Wir sind überparteilich, ist keine Frage. Aber wir beurteilen das halt dann doch objektiv, aber trotzdem auch subjektiv. Ja, auch wrestlerisch war der Typ unbrauchbar, finde ich persönlich. Also ich meine, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein erstes Match, was dir in den Sinn kommt, wenn du an den Ultimate Warrior denkst? Hogan Warrior. Nee. SummerSlam irgendwas, 30 Sekunden Match, wo die lange Regentschaft des Honky Tonky Man zunichte gemacht wurde innerhalb von 30 Sekunden mit diesem mehr als lachhaften Finisher, dem Big Splash. Sag mal, hat der Ultimate Warrior nicht auch innerhalb einer Minute gegen Triple H gewonnen? Ich glaube, der hat innerhalb einer Minute schon gegen den ganzen WWE-Roster gewonnen. Anscheinend. Also, was wir auch nochmal sagen müssen, Focus Online, Bild. Alle Boulevardzeitschriften Deutschlands haben über den Ultimate Warrior und generell WrestleMania berichtet. Ja, zu hauptsächlich natürlich über das Ende der Streak, vollkommen zurecht. Ja. Wobei mich das natürlich sehr gekränkt hat, wenn ich das noch überall lesen muss. Das hat mich provoziert. Auch im Abspann der Sendung Zirkus Halligalli, die ja einen, sagen wir mal, humoristischen, sarkastischen Hintergrund hat, stand im Abspann, dass man doch nicht vergessen solle, einen Trostjoghurt an den Undertaker zu schicken. Sehr gereizt. Ja, das ist mir richtig. Darüber wurde ich dann auch nochmal von Kleisi auf WhatsApp informiert. Ich habe darauf nicht geantwortet. Kleisi, das hat mich auch gereizt. Deswegen habe ich dir nicht geantwortet. Ja, Kleisi, da brauchst du dich nicht wundern, warum hier so über dich gelästert wird. Nein, Quatsch. Also, ja. Wenn ich jetzt Jim Hellwig eingebe bei Wikipedia, kommt tatsächlich Warrior. Ja, ist so. Also, was steht denn da jetzt bei Wikipedia? Sag mal, Leo, es steht in seinem Pass wirklich Warrior. Ja, zeigt doch, dass der Mann, ob der jetzt von Haus aus so zweifelhaft gedacht hat oder von dem Zeug so zweifelhaft gedacht hat. Er hat zweifelhaft gedacht. Das ist ein Punkt. Ja. Das ist wohl richtig. Brauchen wir nichts mehr hinzufügen. Ich habe jetzt trotzdem nochmal nachgeguckt, gegen was er sich denn alles so geäußert hat. Einiges wahrscheinlich. Also auf jeden Fall als gelernter Chiropraktiker, kann man sagen. Er hat im Alter von 11 Jahren mit Bodybuilding begonnen. Mein Gott. Aber ich bin mir trotzdem sicher, gerade wenn du in der Branche bist, nimmst du Aufbaupräparat. Ja, klar. Es gibt ja da zwei Dinge. Einmal das ästhetische Bodybuilding, das heißt, das ist ja nicht so 99er Bizeps, um das jetzt mal zu exaragieren. Ich glaube, ich das Fachwort für übertreiben. Irgendwo. Und dann gibt es ja einmal noch das ästhetische Bodybuilding. Das heißt, dass du das alles ohne diese Stoffe machst und das dann auch noch in geregelten Maßen läuft, dass das nicht so übertrieben daherkommt, sondern noch, sagen wir mal, nach dem Bild der alten Griechen ästhetisch ist. Ja. Ja, also beim Warrior war das dann doch ein bisschen zu viel. Gerade Batista hat ja auch abgespeckt. Der ist nicht mehr so gewaltig wie damals. Nee. Muss man auch sagen. Also, hier steht's. Wikipedia übrigens nur noch mal, als, um das hier als Quelle anzugeben. Ganz schlecht. Verraten darfst du das nicht machen. Brian James Selvig ließ 1993 seinen Namen in Warrior umändern, um seinen Gimmick-Namen auch außerhalb der WWF vermarkten zu können. Zuvor hatte er in Gerichtsverhandlungen gegen die WWF das Recht an den Kostümen, Gesichtsbemalungen und Verhaltensweisen, sowie auch am Namen Anime Warrior zugesprochen bekommen. Verhaltensweisen? Was soll das denn? Ja, wahrscheinlich dieses schweinische Grunzen, ne? Anscheinend, ja. Dafür gibt's externe Verträge? Also jetzt mal ehrlich, das heißt Grunzen des Ultimate Warriors hat wahrscheinlich da eine extra Klausel? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen ausgeweitet wurde in Hits auf Wikipedia, aber ich glaube nicht, dass das Gimmick ist. Gimmick und da gehört eigentlich für mich alles rein. Ja, na gut, stimmt. Ja, gerade die meisten, die da bei Wikipedia was schreiben, die sind sowieso nicht so informiert. In der Regel, ja. Ja, das. Gut, also Ultimate Warrior, das haben wir besprochen. Also die letzte Promo von ihm kann man sich bei YouTube ansehen. Einfach mal eingeben, WWE Superstar, Ultimate Warrior, Raw. Und ich glaube, dann müsste eigentlich schon diese Promo kommen. Gut, Warrior haben wir besprochen. Am nächsten Montag dann bei Raw, sprich, müssen wir das Datum erwähnen, am 14.04. wird es zu einer kompletten Ultimate Warrior Memorial Show kommen. Gottes Willen. A la Eddie Guerrero, Chris Benoit. Und, Na, dann brauche ich mir die schon mal nicht live angucken. Ich habe ja Ferien jetzt. Oh. Du hast jetzt schon Ferien? Ja, ja. Oh, sehr praktisch. Ich muss die nächste Woche noch. Wenn du Ferien hast, ist zum Beispiel in Niedersachsen, sind die Ferien schon wieder vorbei. Das ist sehr komisch. Okay. Gut zu wissen, ja, das ist jetzt so ein bisschen blöd gelegt da. Dass das nicht einheitlich ist, verstehe ich auch nicht. Weil somit haben wir ja auch dann wieder ein Problem, ne? Weil wir sind ja jetzt auch so ein paar Kilometer auseinander. Das ist richtig, ja. Gut, also ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Wir hatten ja davor, vor der Aufzeichnung, hatten wir nochmal das Match angeguckt, um den NWE Heavyweight-Titel zwischen dem Ultimate Warrior, der in Rekordzeit zum Ring gesprintet ist, gegen Orlando Jordan. Und ich habe jetzt gesehen, das Match war nicht in Griechenland. Es war aber in Spanien. In Barcelona, um ehrlich zu sein. Ja, das macht die Sache auch nicht besser. Ob Lionel Messi da persönlich zugegen war? Ich bezweifle das stark. Ja, das bezweifle ich auch stark. Auf jeden Fall hat der Warrior das Ding gewonnen. Aber pass auf, der Witz an der Sache ist, das Match ging ja um den Titel, ne? Er hat ihn gewonnen, aber danach ja dann wieder so Rücktritt bekannt gegeben hat er wieder abgegeben. Direkt im Ring. Also, verstehe ich nicht. Also, gut. Warrior haben wir also abgeschlossen. Machen wir weiter. Was haben wir noch bei WrestleMania gehabt? Jetzt habe ich den Tab geschlossen. Wunderbare Vorbereitung. Mir, was haben wir noch? Ja, wollen wir chronologisch vorgehen, dann haben wir als nächstes das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen dem Schild und der Gruppierung bestehend aus Kane und den neuartigen Außergesetzlichen. Schöner Gruß an Carsten Schäfer. Genau. Günther! Ah, nee. Cool. Ja, also wenn man so diese Stipulation und generell auch die Teilnehmer dieses Matches sieht, könnte man ja eigentlich denken, ja, es könnte ein bisschen länger dauern. Gerade weil die New Age Outlaws beim Royal Rumble und bei Elimination Chamber eigentlich doch relativ lange Matchzeiten hatten. So, und jetzt habe ich mir gedacht, entweder das Match wird voll langweilig, also die machen das richtig lang, oder die machen einen Squash. Und es war ein Squash. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, dass das ganze Match unterhaltsam war. Also mir hat da echt alles zugesagt, muss ich sagen. Diese komplette Dominanz vom Shield, klar, dass Kane und so, dass die da so zerstört werden. Ich meine, die haben auch einen Tag-Team-Titel zwischendurch mal gewonnen, die New Age Outlaws, darf man nicht vergessen. Aber, also wie sie hier die Shield dargestellt haben, das war für alle Smart Marks dann wahrscheinlich das wunderbarste Erlebnis aller Zeiten. Und da kommt mir einer in den Sinn, den werde ich aber namentlich nicht benennen. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Ich denke, du weißt, wovon ich rede. Ja, selbstverständlich. Gut. Und ich meine, es war doch sehr gut. Also die 3 Minuten, also diese komplette Dominanz, auch alles, diese Double Powerbomb am Ende, diese Double Triple Powerbomb, da hat einfach alles gestimmt. Man hatte hier Wow-Momente innerhalb von 3 Minuten. Man hatte generell danach den Mund offen, weil man sich gesagt hat, was, so eine Dominanz. Also da hat echt alles gestimmt. Haben sie top gemacht. Also so kurzweilig muss das auch sein. Ja, und die New Age Outlaws sind es auch nicht das Team für die Zukunft. Das heißt, sie kann es auch schon mal so zerstören. Und ich meine, Kane, der wird auch, da kannst du machen, was du willst, den kannst du Leute umarmen lassen, den kannst du in Anzug stecken. Kane ist immer Kane. Der bleibt auch immer Kane. Das heißt, der wird immer einen gewissen Status haben. Da kann man das auch mal machen. Wobei es auch hier ist, dass der Charakter Kane sein großes Merkmal verloren hat, ne? Sein großer Anziehungskraft. Ja, das ist ja nicht erst seit der Corporal Kane, sondern schon seit Team Hell No. Das ist richtig. Ja. Und man hat natürlich The Shield jetzt als Face mit diesem Sieg nochmal perfekt etabliert und das auch hervorragend am Montag, wir haben das gerade schon mal angesprochen, fortgesetzt. Und das hat mich dann auch gefreut. Gut. Weil ich nämlich erst skeptisch war, ob des Face-Turns. Und dann hatte man schon mal unter vorgehaltener Hand damit gerechnet, dass 2 von 3 wieder Heel-Turn und Roman Reigns alleine Face ist, aber es ist ja dann zum Glück nicht so gekommen. Ja, und dann The Shield remains reunited. Just the Shield of Justice ist natürlich auch ein Motto, was man als Face nochmal deutlich besser rüberbringen kann, meiner Meinung nach. Und das hat man ja dann auch mit Daniel Bryan schon mal getan. Ich sehe übrigens gerade hier, es gibt tatsächlich im Internet eine Ultimate Warrior Challenge. Und zwar ist das ein Gauntlet Match. Eine Gauntlet Challenge. Und zwar ist dieser Herr, der hat sich verschiedene Utensilien dazugelegt. Und L.A. Beast heißt dieser Typ. Könnt ihr gerne mal YouTube eingeben. Ultimate Warrior Gauntlet Challenge. Und dabei ist dieser nette Herr sämtliche Sachen und trinkt irgendwelche Sachen und das ist Rekordzeit. Also richtig verrückt, wie der Ultimate Warrior. Quasi sein eigener spezieller Nachruf. Ja, jeder auf seine eigene Art. Also wir unterstützen das natürlich. L.A. Beast einfach mal eingeben. Ist eine sehr imposante Vorstellung. Ich glaube, ich werde das auch nochmal verlinken. Gut, jetzt haben wir das Six-Man-Tag abgeschlossen. Cesaro kommt als nächstes. Klar. Mein persönliches Highlight. Und es war eine 31-Mann-Battle Royal. Ja, Leon? Ja, ist wohl. Ne, Zack Ryder hat sich versteckt und dann ist er mit reingegangen. Tatsächlich? Glaube ich. Oder Yoshitatsu, ich weiß es nicht. Einer von beiden war sicherlich nicht geplant. Könnte auch ein Grund dafür sein, warum Yoshitatsu als erster eliminiert wurde. Ist aber sehr komisch, ne? Also nicht, dass da Yoshitatsu einfach mal die Eigeninitiative ergriffen hat und sich gesagt hat, ja, ich verstecke mir mal unter dem Ring und dann gehe ich rein. Ich meine, vor allem, wann hat man den das letzte Mal im WWE-TV gesehen? Ist schon mal her, ne? Weißt du, wie lange dann die Match war? Wir haben es schätzen. Maximal eine halbe Minute. 17 Sekunden. Ja, gut dabei. Brad Maddox 53 Sekunden dann. Ja, immer. Der war im Match und hat keiner mitgekriegt. Ja. Habe mich auch gewundert, warum der auf einmal. Was ja noch viel schlimmer war eigentlich, ist, du kündigst vorher an, da sind 3 geheime Teilnehmer, einer von dreien Naja, irgendwie sowas war das ja. Und dann kommen da so Leute wie Yoshitatsu und sowas, wo man eigentlich mit Rob Van Dam und so Leuten rechnet. Da kommt da Yoshitatsu, Xavier Woods und Zack Ryder. Ja, perfektes Aufgebot. Was soll man dazu sagen? Also da hat man wirklich das beste Kollektiv, was am Backstage noch rumstehen hatte, und rausgeholt. Mit Otunga. Genau, genau. Ich hatte einem Freund von mir gesagt, als ich David Otunga gesehen hatte, ich habe nicht den Namen gesagt, ich habe einfach gesagt, das ist der Ehemann von Kate Hudson. Hat er gesagt, ach so, und da war er schon draußen. Also ja, ging relativ schnell. Der war, hier steht, der wurde als der 17. eliminiert. Nach Mark Henry unter anderem, oder? Ach, ey, ich habe ihn aber wirklich nur ein paar Sekunden, bevor er rausgeschmissen wurde, das erste Mal bemerkt. Ja, ich auch. Also, dass der so lange drin war, ich sehe es ja gerade, 5 Minuten 35, das ist schon eine beachtliche Zeit. Ich meine, bei WrestleMania, David Otunga, 5 Minuten Matchzeit, das also, ist schon... Hat er mehr TV-Zeit bekommen als in den gesamten letzten WWE. Ja, richtig. Es ist unfassbar. Ich frage mich, warum der jetzt ausgerechnet bei WrestleMania wieder ein Match gekriegt hat. Wo war denn der über die ganze Zeit? Backstage. Ja, anscheinend. Mit der Tickern rumgelaufen. Ja, und JDG, der hat sich das Ganze von hinten angeguckt und durfte nicht mitwresteln. Hätte er es mal mit Yoshitatsu, hätte er 32 Mann Wäsche. Genauso wie Pre-Bella. Verdammte Einschränkung. Darf nicht raus. Ja, also Highlights hier in dem Match. Wir hatten mal eine kleine Szene zwischen Big Show und Rey Mysterio, als Rey Mysterio in der Ecke saß und um Gnade winselte und Big Show ihn dann tatsächlich, ja, fortgehen ließ. Und, ihm quasi Gnade gewährte. Und dann hatten wir noch einen Moment, als Cesaro Rey Mysterio rausgehauen hat mit einem schönen Uppercut, das war wirklich gut gemacht, das war eine sehr, sehr gute Sequenz, 619, und hat er abgefangen, Cesaro, dann wollte Rey Mysterio die Hetze das machen, Cesaro haut ihn drüber, dann der Uppercut. Wir hatten Kofi Kingston, der wieder mal Unfassbares geleistet hat. Also der Mann ist ein Individuum, verstehe ich einfach nicht. Das ist unfassbar. Also ich meine, eigentlich müsste man ja glauben, dass so langsam der Spirit auch aufgebraucht ist. Ich meine, die Ideen für solche Royal Rumble Matches, solche Elimination Matches, die müssen ja irgendwann mal aufgebraucht sein. Irgendwann ist das Kontingent mal ausgeschöpft. Aber Kofi Kingston, immer wieder neue Ideen. Gerade hier, Cesaro haut ihn raus, er fliegt über die Ringecke und landet tatsächlich nur mit seinem Gesäß auf dem Boden und mit seinen Füßen auf der Ringtreppe und ist damit wieder nicht draußen. Das ist der Wahnsinn. Ja, und das alles ist ja immer wieder nur dazu da, damit er danach wieder rausfliegt. Ja, also es bringt ihm eigentlich nichts. Ja, sieht nur cool aus. Er ist nur für die Wow-Momente zuständig. Also klar, 10.000 United States Title Runs mögen jetzt hier auf dem Papier ganz gut aussehen. Aber World-Titel wird Kofi Kingston, glaube ich, kann ich so auch in der Art sagen, nie holen. Ja, das unterschreibe ich. Deswegen sind die Highspots, die extra für ihn ja zugeschnitten sind, auch nicht besonders relevant am Ende. Naja, das sieht immer ganz nett aus, aber dann ist er auch raus wieder. Wir hatten dann im Finale Big Show und Antonio Cesaro. Der große Favorit vom Match war ja bereits Big Show, gerade aufgrund seiner ähnlichen Statur. Er spiegelt ja quasi den modernen Andre the Giant wieder. Und wer soll das Ding dann sonst gewinnen als Big Show? Hulk Hogan hat er allerdings am Anfang von WrestleMania erwähnt, und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, dass ja Andre the Giant zum Beispiel, dass er immer noch sehr aufgeregt ist wegen Andre the Giant, wegen dem Body Slam und damals. Und Cesaro zeigt tatsächlich einen Body Slam gegen Big Show, hält ihn unglaublich lange, befördert ihn über das dritte Seil und Cesaro gewinnt diese Memorial Battle Royal. Unfassbar. Ja, da repetiert sich die Geschichte. Und nun können wir davon ausgehen, dass Cesaro ab nächster Woche mit seinem neuen Begleiter, mit Bandana, rot-gelben Hawaii-Ketten und neuen Finisher in der WWE auftritt und sich statt Cesaro nur noch Hogan nennt. Weil Vornamen sind ja out in der WWE. Genau. Deswegen heißt das Tag-Team auch The Usos. Und damit kommen wir noch zum Tag-Team-Titelmatch, weil das ist ganz wichtig. Das brauchen wir noch, um die Geschichte zu vervollständigen. Denn die Usos mussten ihre Titel aufs Spiel setzen in einem Fatal 4-Way Tag-Team Elimination Match. Elimination, das wurde erst eine Stunde davor hinzugefügt. Und die Usos hatten dabei gewonnen gegen die Los Matadores, gegen die Real Americans und Ryback und Curtis Axel. Das letzte Duell war die Usos gegen die Real Americans und die Usos konnten gewinnen. Und einer der Usos konnte dabei Antonio Cesaro, also nur Cesaro, ganz, ganz wichtig, pinnen. Ja. Ja, sonst hier wegen Copyright. Und, Cesaro wurde gepinnt. Und es war eigentlich offensichtlich dann ab dem Punkt, dass irgendwas noch passieren sollte mit Cesaro. Also wenn der dann in der Battle Royale steht, der wird irgendeine große Rolle spielen. Das war ab dem Zeitpunkt schon klar. Dass Cesaro allerdings gepinnt wurde, war dann doch ein bisschen überraschend. Aber es hatte ja dann doch seinen Grund. Man hatte ja in den Wochen vor WrestleMania bereits die eine oder andere Schwierigkeit zwischen den Herren Swagger, Kota und Cesaro. Und die sollten sich dann hier auch nochmal widerspiegeln, denn Kota war unglaublich verärgert, hat Cesaro ja, glaube ich, während des Matches auch eine Ohrfeige verpasst oder so. Und dann hat Cesaro Swagger den Giant Swing verpasst. Und Swagger hat dann den Ring verlassen, We the People nochmal geschrien und hat sich damit distanziert vom Team The Real Americans. Gibt es nicht mehr. Es gab bei Raw auch nochmal ein Match. Jack Swagger gegen Antonio Cesaro, konnte Antonio Cesaro gewinnen. Aber davor gab es noch was viel Besonderes. Denn die Trophäe wurde präsentiert. Hulk Hogan hat Cesaro in den Ring gerufen mit klassischem Bandana, wie es gerade schon Leon gesagt hat. Und dann plötzlich sagte Cesaro, ich bin kein Zeb Coder Guy, ich bin ein Paul Heyman Guy. Tatsächlich, Paul Heyman hat also den nächsten großartigen Superstar und seine Fittiche genommen und Antonio Cesaro ist also jetzt Mitglied des elitären Clubs um Brock Lesnar und die Eins der Streak. Ja. Und Curtis Axe, gar nicht mehr. Also gute Leistung, muss man sagen. Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut, als das bekannt gegeben wurde. Und man kann ja schon fast sagen, wenn jetzt einer profitiert vom Ende der Streak, dann ist es Cesaro. Weil er jetzt an seiner Seite das gedankliche Kalkül auch an seiner Seite hat, was hinter dem Ende der Streak steckt. Auch wenn er natürlich gleichzeitig es einem Jahr davor nicht geschafft hat. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist wohl richtig. Aber ich denke, Cesaro wird in den nächsten Jahren als absoluter Topstar aufgebaut. Zu Recht, das auch noch, das möchte ich mal dazu sagen. Also der hat wirklich natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, wenn wir uns jetzt mal angucken, Chris Hero, ne, ähnlich vom Stil her, schätze ich mal, der hat da nicht so Glück gehabt. Also man muss schon zur rechten Zeit am rechten Ort, das wechselt ja auch jede Woche, hat man mal irgendwo gehört. Also der hat schon sehr, sehr viel Glück gehabt, aber das hat er auch verdient. Absolut. Also Cesaro hat sich das richtig gut verdient, den gerade mit seiner Independence, ich meine, er hat damals so 24 Leuten gerasselt und den Weg, den er genommen hat, gerade wie beliebt er jetzt ist, wie er die Zuschauer auch in seinen Bann zieht, gerade dadurch, dass er eben auch eine Komponente darstellt zum deutschen Publikum, ist er eben dann doch ganz, ganz wichtig. Und das merkt man ja auch am Start jeder Smackdown-Ausgabe mittlerweile bei Pro7max oder jeder Raw-Ausgabe Tele5. Ja, ja. Genau. Ich denke, Cesaro wird auch noch mal unabhängig von seinem Push auch noch eine wichtige Rolle, man sieht das ja schon an diesen Segmenten, für die Vermarktung speziell im deutschsprachigen Raum, und da kann man sich für die Zukunft auch einiges erhoffen, vielleicht auch mal irgendwann mal wieder eine TV-Show, irgendwas wird da sicherlich nochmal kommen. Genau. Wenn Cesaro, wir auch noch Carsten Beck im Roster haben, aber... Ja, Cesaro, Carsten Beck, WrestleMania 31, Hauptkampf. Main Event, ja, klar. 21 war die besondere Vorstellung von Amu Game, ja, also es ist der Titelvereinigungskampf. Darf man nicht unterschlagen. WXW wird vereint mit dem WWE World Heavyweight Titel. Genau, und Bad Bones wird dann auch nochmal gegen Undertaker gewinnen, weil er einfach, ne, weil er es kann. Ja. Because I can. Ja, da ist er top. Ja, richtig. Mit dem Tombstone wird er das Match beenden. Nee, Spaß mit beiseite. Grabstein. Ja, apropos TNA und Bad Bones, John Klinger. Hast du mal wieder was gehört? Nee. Aber wo du gerade TNA sagst, ich habe heute vorhin ganz seltsame Sachen gelesen, und zwar ist Eric Young jetzt TNA World Heavyweight Champion. Warum? Ja. Also im Moment der Stille ist da wahrscheinlich die beste Lösung. Denke ich auch. So, nächstes Match. Übrigens, hast du schon mal was gehört von TNA und Bad Bones John Klinger? Nee, ehrlich nicht. Hast du schon was gehört von TNA und Bad Bones John Klinger? Nein. Kann ich jetzt nochmal hören, das Nein? Nein. Oh, danke. You're welcome. Toll, das ist wirklich toll. Warum erfüllt dich das denn so mit einer Freude? Magst du den Bad Bones etwa nicht? So, ich bin ein ganz, ganz großer bekannter Fan. Ja, da gibt's nicht zu lachen. Bad Bones ist der großartigste Wrestler, den wir aktuell in Europa haben. Selbstverständlich. Er hält ist der Beste in Europe. Er hält die besten und versiertesten die wir auf diesem Planeten im Wrestling-Business jemals gesehen haben. John Klinger ist ein Vollprofi durch und durch. Bad Bones. Scheiße, also ganz durchziehen konnte ich es nicht. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe bereits gesagt, dass wir nicht allzu viel halten von Bad Bones John Klinger. Ja. Und falls das ein bisschen zu respektlos daherkommt, dann bitten wir dies zu entschuldigen, weil wir sind immer noch eine Satire-Sendung, auch wenn das nicht unser Untertitel ist. Ja. Aber man nicht alles zu ernst nehmen, was wir hier sagen. Ja, man hätte das auch schon raushören dürfen, das ein oder andere Mal. Ja, der versierteste Promo-Halter, den wir haben auf diesem Land. Selbstverständlich. Ja. Ja, wenn nicht sogar der Beste. The Master of the Universe. Das ist Star Wars. Ne? Episode 11. Bad Bones Strongliga. Eine kahle Bedrohung. Ja, ich freue mich schon auf den Lauftext. Ja. Das Episode 11. Ich hoffe, dass da drinsteht. Bad Bones Strongliga. Der massivsten Athleten der deutschen Geschichte. Ja, es gibt so einen Film, er hat Generationen bewegt. Er hat eine Massenbewegung gestartet. Er hat das Zielex-Gatschek-Challenge-Voting revolutioniert. Ach du Schande. Und jetzt hat er sich das galaktische Imperium vorgenommen. Genau. Die mit Reformen politischer Arena. Die gibt es in Erlangen. Ja, an dieser Stelle ein weiterer schöner Gruß. Wir sind ja generell also sehr, sehr independent-resistent, abgesehen von der WXW. Die WXW lieben wir, die schätzen wir, die respektieren wir, die mögen wir, die GWF natürlich auch. Selbstverständlich. Aber wir haben da, und das möchten wir natürlich auch öffentlich bekunden, damit auch das jeder ganz klar nachvollziehen kann, wir haben da so unsere Schwierigkeiten mit einer Promotion aus Erlangen, aus Hessdorf, ehrlich gesagt. Ja. Diese Promotion heißt, und das kann man sich ruhig an dieser Stelle nochmal auf der Zunge zergehen lassen, diese Promotion heißt New European Championship Wrestling. Und die Liga wird geführt von... Achtung, Achtung! Hier ist Alex Wright! Ja, das ist also, wir möchten natürlich an dieser Stelle, wenn wir schon von NEW, New European Championship Wrestling, reden, dann möchten wir auch nochmal ganz, ganz klar konstatieren, dass Alex Wright die besten Eröffnungspromos dieser Erde hält. Pass auf, folgendes: Alex Wright sagt in einer seiner Promos nicht NEW, er sagt NEW. Das ist das Erste. Also, English for Beginners. Lesson 1. Do not say W. You have to say NEW. Lesson 2. You have to speak in the most unacceptable way that is possible. You don't have to say backstage. You have to say backstage. Listen and repeat. Backstage. Backstage. Lesson 3. You don't have to say impact. You have to imitate some British accent again. Listen and repeat. Impact. Impact. We are ending this wonderful segment with the kind words of our leader. Achtung, Achtung! Hier ist Alex Wright! Tech-Match haben wir jetzt besprochen. Wir hatten denn den Ranking Triple H. Es fehlen noch zwei. Die New Age Outlaws, Cesaro. Ah ja, John Cena gegen Bray Wyatt. So, also ich habe mich zunächst erstmal ein bisschen aufgeregt, dass John Cena nicht in einer größeren Rolle stand bei WrestleMania, weil er hat ja die WWE in den letzten Jahren getragen. Dann sollte er besonders bei der Jubiläums-WrestleMania eine große Rolle spielen. Hat er ja eigentlich dann auch, weil er hatte gewonnen gegen Bray Wyatt. Insofern hat er trotzdem eine große Rolle gespielt. Und das Match ging 23 Minuten, das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Und die psychischen, also die Kopfspielchen von Bray Wyatt, der schauspielert einfach grandios, bringt seinen Charakter richtig gut rüber. Er bringt seinen Charakter vor allem auch so rüber, dass die Fans ihn hassen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da so ein bestimmter Identifikationsfaktor da ist, dass die Fans sich eben auch dazu entschließen, ihn wirklich zu hassen. Und das bringt Bray Wyatt super rüber. John Cena hat am Ende gewonnen. John Cena hat auch im Kampf öfters mit sich selber irgendwie einen Konflikt gehabt, ob er denn jetzt zu den Wyatts gehen soll oder ob er sich jetzt provozieren lassen soll von Bray Wyatt. Man hat ihm seine Aggressivität, so eine Grundaggressivität angemerkt und so weiter. Hat man schon wirklich gut inszeniert. Wrestlerisch war das Match jetzt nicht so ganz besonders. Nicht so gut wie Bray Wyatt gegen Daniel Bryan beim Royal Rumble, aber so vom psychologischen Faktor war das recht gut. Und deswegen würde ich auch sagen, das war kein Match, was jetzt eine Schande war. Also das war super. John Cena generell ist in letzter Zeit für gute und konstante Leistungen bekannt. Ich halte ziemlich viel von Cena, muss ich ganz ehrlich sagen. Und insofern war echt ein gutes Match. Leon, was sagst du? Cena ist gewonnen per AA. Ja, ist auch an mir nicht vorbeigegangen, aber danke für die Information. Ja, gern. Ja, John Cena, und das an der Stelle. Ja, das ist an die Kollegen nach Heisdorf. Genau. Und unsere dafür. Kommentatorenkollegen. Richtig. Ja, also es ist so, dass natürlich viele mit einem Sieg von Bray Wyatt gerechnet und gehofft haben. Und auch, ich habe zum Beispiel mit Mika auch über WrestleMania geschrieben und er neben der schockierenden Niederlage des Undertakers, die er darauf folgte, war auch sehr enttäuscht darüber, über das Booking in diesem Match, dass Bray Wyatt doch im Grunde in Grund und Boden gestampft wurde. So hat er das, glaube ich, sinngemäß gesagt. Konnte ich jetzt persönlich nicht ganz nachvollziehen. Ich auch nicht. Habe ich dann auch insofern begründet, als dass Bray Wyatt noch in seinem ersten Main-Show-Jahr ist. Und da schon in einem der drei Main Events von WrestleMania stand. Und das auch noch gegen das Pferd, was, um es mal mit den Worten von Vince McMahon zu sagen, allen anderen Leuten im Roster das Brot auf den Frühstückstisch stellt. Ja. Und von daher ist es doch eine beachtliche Leistung. Ich schätze mal auch, dass diese Fehde noch weitergeht nach den Ereignissen von Raw, zumindest bis Extreme Rules. Also ist das das Optimum, was der in seinem ersten Jahr herausholen konnte. Und er ist ja auch gimmickmäßig das Aushängeschild, was Heel zumindest angeht, der Reality-Ära, wenn du mich fragst. Ne? Ja, und er ist auch unglaublich beliebt. Zu Recht auch. Von daher ist es vollkommen akzeptabel, dass er hier gegen John Cena verloren hat, weil John Cena ist, ich meine, der selbst mit einem Sieg über Bray Wyatt, beziehungsweise aus Bray Wyatt sich einer Niederlage über John Cena bei seinem ersten WrestleMania Auftritt, hat er kann er davon nur profitieren. Und das wird er auch, zumal das ja jetzt nach meiner Auslage der Geschehnisse von Raw noch weitergeht. Ja, und darüber hinaus, die Psychologie in diesem Match natürlich großer Faktor. Wenn man da mal drüber nachdenkt, könnte das natürlich auch nochmal irgendwo dann ein Faktor sein, um die Dark Side von John Cena herauszustellen, irgendwann mal. Also auch das sollte man da nicht vergessen. Und dann natürlich wrestlerisch kein Leckerbissen, war aber auch klar. Vergleichbar mit Bryan Wyatt war das klar. Aber eben drum die Story, Psychologie war hier der ausschlaggebende Faktor. Und das ist dann auch super gelungen. Wir hatten bei Raw ein Six-Man-Tag-Team-Match. Die Wyatts trafen dabei auf John Cena, Big E und Sheamus. Und das konnten sie auch gewinnen. Also insofern zeigt der Trend in die richtige Richtung. Genau. Weiter geht's mit dem letzten Match, was wir besprechen werden, noch rund um WrestleMania. Danach haben wir eigentlich den ganzen großen Teil um Raw abgeschlossen und WrestleMania auch. Wir haben nur noch dann eine Promo, die wir zu Beginn von WrestleMania hatten, die werden wir noch zum Schluss besprechen. Denn es gab noch das Vicky Guerrero Divas Championship Invitational. Dazu muss man sagen, dass Vicky Guerrero die WWE verlassen hat, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit. Persönliche Gründe werden dafür genannt. Vicky Guerrero also erstmal von der Bildschirmfläche verschwunden. AJ konnte das Match gewinnen gegen Oksana, Alicia Fox, Brie Bella, Cameron, Emma, Eva Marie, Layla, Naomi, Natalya, Nikki Bella, Rosa Mendes, Summer Rae und Tamina Snuka. Und vor allem gab es da einen sehr, sehr interessanten Move, denn es gab ja den Black Widow von AJ gegen Naomi. Und hat AJ nicht Naomi abklopfen lassen mit der Hand? Ich habe das nämlich so gesehen. Mhm. Also insofern, genialer Move. Und man macht es jetzt anscheinend auch so, dass man Naomi jetzt nicht direkt einen Rückkampf gibt, sondern AJ hat das Ding gewonnen, was ich jetzt nicht mal unbedingt erwartet hätte. Ich hatte Natalya getippt. Ich hatte Tamina getippt, um das mal kurz zu sagen. Okay, das ist natürlich auch schlüssig, weil sie war eben die Begleiterin und dann liegt es natürlich auch nahe, dass sie gewinnt. Und jetzt hatten wir allerdings folgende Situation. Bei Raw kam AJ raus, erzählte nochmal etwas über WrestleMania, dass sie ja sowieso die beste Divas-Championess aller Zeiten ist, vor allem die längste natürlich. Und dann kam stimmt plötzlich... Stimmt aber auch. Dann kam, ja, das ist so richtig, denn Women's Titel gab es davor. Nee, also Trish Stratus und Lita, die Match-Serie war natürlich unglaublich. Ja, außer... Ich würde auch heute... Ich würde auch heute, ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt AJ über Lita stellen. Ich finde, Lita hat bei mir noch einen höheren Stellenwert. Aktuell noch, ja. Aber das, ich meine, AJ hatte auch nicht viele potenzielle Gegnerinnen, mit denen man Ähnliches aufstellen kann. Das muss man mal dazu sagen. Ja, ist richtig, ja. Aber warten wir erstmal ein paar Jahre ab, was da noch kommt. Dann ist sicherlich was drin für AJ und die Gegnerin, die du jetzt, ne? Genau, das ist richtig. Denn es kam plötzlich Paige. Ja. Nee, Quatsch. Es kam Paige heraus. Die kannte man ja bereits von NXT. Ist da sicherlich keine Unbekannte, denn sie ist amtierende NXT Women's Championess. Und sie kam heraus und wollte sich nochmal, weil es kein anderer ja tun wollte, backstage nochmal bedanken für das Match of WrestleMania, dass sie da so klasse gekämpft hat, dass sie da gewonnen hat. Und AJ, völlig übermütig, sagte ja dann, na gut, du bist doch sowieso die einzige Diva hier, die noch nicht gegen mich gekämpft hat, machen wir doch direkt ein Match draus. Und sie hat dann noch ihren Titel aufs Spiel gesetzt, das Publikum war ja quasi in Ekstase versetzt. Und Paige gewann das Match. Ja, und das war unglaublich. Direkt beim ersten Match, sie hatte das ja anscheinend nicht mal gewusst, dass sie gewinnt. Echt? Nee, also das, was ich gelesen hatte, war tatsächlich, dass sie wusste, dass es ein Match gibt mit AJ, aber sie wusste nicht, dass es dabei dann um den Titel geht. Ach so. Also, dass AJ dann den Titel aufs Spiel gesetzt hat, das wusste sie nicht. Also, das war anscheinend nur ein Plan von Vince McMahon und AJ. Das waren die Einzigen, die es wussten. Na gut. Ja, Gossip, ne, an dieser Stelle. Naja, nach der von AJ angekündigten Stipulation war das Ganze natürlich leider ziemlich offensichtlich. Zumindest für mich. Aber es erinnert auch natürlich nicht direkt, aber irgendwo indirekt auch an das Debüt von Santino Marella. So halb, wenn du mich fragst. Ja. Aber das in deutlich besserer Form. Wobei das Finish auch irgendwie zweifelhaft war. Also nach so einem Überwurf aus dem Konter direkt pinnvoll gut. Ja, und der war auch nicht so ganz sauber, der Page-Turner genau. Da. Nun wollen wir mal abwarten. Die Matches haben sicherlich ein großes Potenzial, die jetzt da rauskommen. Beispielsweise bei Extreme Rules wird sicherlich eins geben. Da kann man sich drauf freuen. Ja, und ich meine, AJ hat ja schon Erfahrungen mit NXT-Debütanten, die eigentlich noch einen Titel halten. Vicky Langston. Von daher auch nichts Neues. Läuft. Also, Paige ist eine klasse Wrestlerin. Übrigens genauso wie Emma. Emma ist auch eine super Wrestlerin. Die wird halt aktuell nur anders dargestellt. Ich denke aber, dass sich das nochmal ändern wird. Aber so wie das aktuell geschieht, alles bin ich sehr zufrieden, wie man die NXT-Diven hochgeholt hat. Ja, also Emma hat eine gute Story, muss man sagen. Paige ist jetzt sofort Divas Championess, hat beide Titel quasi jetzt auch vereint, ne, muss man ja auch sagen. Und insofern, ja, also alles richtig gemacht. Dann kommt auch nochmal Potenzial für die Divas Division, die ja im Grunde schon tot war. Ja, genau. Also Triple H hat da auch in die Tag Team Division erst Leben reingebracht. Und jetzt noch in die Divas Division. Also hat er wirklich gut gemacht, Triple H, muss er an der Stelle mal sagen. Wir hatten am Anfang von WrestleMania noch eine Promo, müssen wir natürlich darauf eingehen. Hulk Hogan kam raus und allein dafür hat sich quasi Real American schon mal rentiert, weil dafür konnte man sich auch America the Beautiful sparen. War die ja schließlich schon direkt so eine inoffizielle Nationalhymne der Vereinigten Staaten in Form der Entrance-Musik von Hulk Hogan. Und Hulk Hogan kam heraus und er fand es super schön, wieder im Silverdome zu sein. Also konnte ich Hulk Hogan nur zustimmen. Die Fans monierten allerdings, dass es ja im Superdome stattfand. Und dann sagte er natürlich auch, ja, sorry, natürlich Superdome. Und ich find's ganz ehrlich, ne? Also manche Fans sind jetzt tatsächlich so oberflächlich, dass die solche Fauxpas kritisieren. Und das verstehe ich nicht. Also ich meine, Hulk Hogan hat es humorvoll genommen, hat perfekt improvisiert, hat perfekt reagiert und so ein Fauxpas muss man dem dann nicht übel nehmen. Also das verstehe ich dann wiederum gar nicht. Ich fand es auch super, wie Steve Austin es dann aufgegriffen hat, wie Steve Austin mit dem Publikum interagiert hat. Also der hat wirklich gar nichts in seiner großen Magie verloren, der ist noch genauso, der verstellt sich auch nicht, der ist echt super. Und dann kam natürlich noch The Rock und das war ja unerwartet hoch 10, auch wenn er da bei Twitter was geteilt hat, davor, dass er in New Orleans ist. Er kam dann plötzlich raus, hat natürlich dann auch nochmal seine klassischen Catchphrases runtergespult und das war klasse. Das war ein klasse Entrance, das war ein gutes Opening-Segment für den gesamten Abend. Das hat wirklich Lust auf mehr gemacht und die haben das Publikum auch richtig heiß gemacht. Also besser kann eine WrestleMania nicht starten. Ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. War natürlich würdig einer 30-jährigen WrestleMania, dass man hier im Grunde die drei Ikonen des Wrestling schlechthin reinbringt mit Hulk Hogan und dann noch ja, relativ unerwarteten Auftritten von Stone Cold Steve Austin und dann noch der unerwartetste Auftritt schlechthin von The Rock. War schon so ein schöner Moment. Jetzt kann man zu The Rock in der jüngeren Vergangenheit stehen, wie man will. So hat es mich dann doch gefreut, ihn dort zu sehen. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Vielleicht kam auch daher die Freude. Ja, war ein langes Segment, glaube ich, 20 Minuten ungefähr waren das, ne? Ja. Aber war doch lustig, ne? Hulk Hogan, ja, der verspricht sich ja mittlerweile, hat er von TNA mitgenommen, dass er sich in Promos verspricht, aber finde ich jetzt nicht so dramatisch. Der darf das, sage ich jetzt einfach mal so. Ne, war schön. Hat mich gefreut, auch ein guter Anheizer für das Folgende dann alles gut gemacht. Jo, wir können zusammenfassen, die WrestleMania 30 war eine sehr, sehr gute und vor allem sehr kurzweilige WrestleMania. Wir hatten Daniel Bryan gegen Triple H, was ein gutes Match war. Wir hatten The Sheik gegen Kane, New Age Outlaws, was ein sehr, sehr guter Squash war, aber anders hätte man das nicht lösen können. Zumindest nicht besser. Wir hatten Cesaro, der die Battle Royale gewinnt mit einem unglaublichen Body Slam, war auch schön gemacht. Cena gegen Wyatt war ja von den Top-Matches vielleicht nach Brock Lesnar gegen Undertaker das schlechteste. War besser als Lesnar gegen Undertaker, war aber danach dann das schlechteste. AJ Lee hat gewonnen, das war jetzt nicht so ein besonderes Highlight, aber dass sie dann doch verteidigen konnte, war ein bisschen überraschend. Und dass Daniel Bryan natürlich den Titel gewonnen hat. Da hatte man wieder einen legendären Abschluss, quasi den Start in einer neuen Ära. Und deswegen war WrestleMania 30 auch so besonders. War eine Weltklasse WrestleMania, glaube ich, kann man auch sagen. Also ich hätte der Veranstaltung, wenn ich jetzt von der 10er-Skala ausgehe, wirklich schon eine 9 oder 9,5 gegeben. War klasse Veranstaltung. Ja, ich siedel mich maximal bei einer 8,5 an, weil halt ich, genau, das war mein Subjektivismus, kennt hier keine Grenzen. Muss ich auch irgendwo machen als Undertaker mag. Das reicht als Rechtfertigung und ich meine, ich schätze diese WrestleMania ja trotzdem. Nur halt, wenn ich dann mal in 20 Jahren, wenn ich dann noch Wrestling gucke oder auch nicht, wenn ich mal an diese WrestleMania so, warum auch immer, denken sollte, dann denke ich nicht an Hogan oder irgendwas, dann denke ich an Brock Lesnar und das Ende. Gut. WrestleMania haben wir abgeschlossen. Das war jetzt sehr umfangreich und detailliert. Ich glaube, da kann sich keiner beklagen. Wirklich keiner hier, was wir gemacht haben. Und jetzt kommen wir zum Fußball-Part. Wir hatten jetzt den Wrestling-Part. Jetzt beschäftigen wir uns noch mit dem Viertelfinale der UEFA Champions League. Das Viertelfinale der UEFA Europa League werden wir auch ganz, ganz kurz anschneiden. Aber da werden wir wahrscheinlich nur ganz, ganz kurz auf die Ergebnisse eingehen, was wir da gesehen haben. Und dann letztlich nochmal auf die UEFA Youth League. Denn heute am 11.04. waren die Halbfinals. Wir hatten Benfica Lissabon gegen Real Madrid. Und wir hatten Barcelona gegen den FC Schalke 04. Wie hat sich das deutsche Team geschlagen? Wir werden es euch erklären. Und Leon, wir haben da direkt schon mal einen kleinen Vorgeschmack für euch. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt am besten mit der Youth League an, weil das dann doch noch am frischesten ist. Denn Leon hatte mir gerade erzählt, dass tatsächlich einer der Spieler der U19 auf seine Schule geht. Hey. Wer ist der Herr nochmal? Mütter, ne? Genau, ja. Mein Headset ist ab und zu mal... Ja, da haben wir irgendwie gerade ein paar technische Probleme. So, Multop heißt er, genau. Maurice Multop ist noch 17, schon mehrfacher U-Nationalspieler von Deutschland und in der U19 vom FC Schalke 04 ist dort Stammspieler mittlerweile. Von daher kann man sich da viel erhoffen. Ja, den kenne ich tatsächlich schon seit Kindergartenzeiten. Von daher auch ein enger Kollege meinerseits. Es ist natürlich umso schöner, wenn man noch Fußballfan ist, dass man da nochmal so eine persönliche Verbindung, auch wenn es der FC Schalke ist, dass man eine solche Verbindung hat. Ja, und dann kriegt man natürlich auch immer nochmal so Sachen mit, die man sonst vielleicht gar nicht mitkriegt. Das ist wohl richtig. Also da kann sich glücklich schätzen. Ich habe diese Situation aktuell nicht. Denn ich habe den FSV Zwickau vor meiner Haustür stehen. Die haben aber heute einen neuen Mannschaftsbus bekommen. Warum nicht? Ist auch schön. Ist auch schön. Ich meine, damit kann man wenigstens zu den Spielen fahren. Und man kann wieder wegfahren. Ja, das ist wichtiger. Ja, das ist wirklich wichtig. Gut, UEFA Youth League. Barcelona gegen Schalke. Es war in der ersten Halbzeit ein unheimlich umkämpftes Spiel. Barcelona hatte allerdings klare Vorteile, hatte mehr Ballbesitz. Das war aber, glaube ich, auch sehr zu erwarten. Und auch mehr Torchancen. Eurosport hatte übrigens die erste Halbzeit nicht übertragen, denn es gab ein wichtiges Radrennen. Irgendwie eine baskische Radmeisterschaft. Das war bestimmt noch die Flandern-Rundfahrt. Könnte sein, ja. Und deswegen, auch keine Sau. Und deswegen wurde die erste Halbzeit nicht gezeigt. Die zweite wurde allerdings komplett übertragen. Und wir hatten dann den bisherigen Top-Torschützen der Champions League, nicht der Champions League, der Youth League, der dann auch parallel quasi den Treffer erzielt hat für den FC Barcelona nach einem schlimmen Patzer in der Abwehr des FC Schalke 04. Denn El Haddadi hat das Tor gemacht und der scheint wirklich eine große Bereicherung zu sein für Barcelona in den nächsten Jahren, denn er trifft wie am Fließband. Also den sollte man beobachten, El Haddadi, sollte man sich unbedingt mal einprägen. Der könnte eine große Rolle spielen im Laufe der nächsten Jahre. Wer mir auch gefallen hat im Tor, das FC Schalke war Wellenreuther. Wellenreuther hat eine gute Leistung gezeigt, hat einige Großchancen rausgeholt. Doch Schalke war durch Sané auch sehr, sehr stark, hatte da durchaus mal Chancen in der zweiten Halbzeit, doch es war dann doch eher eine Überlegenheit von Barcelona in der zweiten Halbzeit. Schalke hat sich vorgekämpft, Schalke hat auch nochmal in der 90. Minute eine sehr, sehr gute Freistoßposition gehabt, konnte die allerdings überhaupt nicht verwerten, weil der Freistoß sehr schlecht getreten war. Wellenreuther, der Keeper, ging dann auch nochmal mit vor, Ball wurde nach vorne geschlagen, doch der Keeper Suarez, das FC Barcelona, hat den Ball sicher. Also steht der FC Barcelona im Finale der UEFA Youth League gegen Benfica Lissabon. Denn Benfica Lissabon konnte das zweite Halbfinale gegen Real Madrid mit sage und schreibe 4:0 gewinnen. Unglaublich, hätte ich nie für möglich gehalten, denn Real ist ja quasi aktuell so ein bisschen das Paradebeispiel für konstante und kontinuierliche Nachwuchsförderung. Und deswegen hätte ich das nicht erwartet. Also am nächsten Montag um 16.30 Uhr wieder bei Eurosport das Finale der UEFA Youth League aus dem schweizerischen Nyon. Benfica Lissabon trifft auf den FC Barcelona. Ein iberisches Duell, kann man sagen. Portugal gegen Spanien. UEFA Youth League haben wir abgeschlossen. UEFA Champions League ist das nächste Ziel. Die Viertelfinals standen an. Wir hatten am 1. April, und das war jetzt kein April-Scherz, denn Atletico konnte 1:1 spielen gegen den FC Barcelona, gegen den großen, übermächtigen FC Barcelona. Und damit bestätigte sich erneut die Form des etwas kleineren Clubs eigentlich aus Madrid. Denn sie konnten 1:1 spielen gegen Barcelona. Klar, es war auch ein bisschen glücklich, aber man konnte auch in der ersten Halbzeit sehen, wie sie Barcelona unter Druck gesetzt hatten. Und zwar nicht, dass sie jetzt irgendwie gepresst haben oder so, sondern sie haben Druck ausgeübt, indem sie sich hinten reingestellt haben wie waschechte Handballer. Also Barcelona hat keinen Rhythmus gefunden, kam nicht ins Spiel, hat auch keine Lücke gefunden. Es gab in der ersten Halbzeit keine nennenswerte Torschance in FC Barcelona. Kann man an der Stelle mal sagen. Also da hat Atletico wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Da hatte Barcelona große Schwierigkeiten. Und dann irgendwann musste es ja irgendwie mal sein. Diego, der ehemalige Wolfsburger, wurde eingewechselt und Diego mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern versenkte den Ball im Winkel. Da gab es nichts zu halten für den Ersatzkeeper José Manuel Pinto, der ja für den verletzten Victor Valdes im Tor steht. Der wird auch die Weltmeisterschaft verpassen, wird also den Spaniern noch nie weiterhelfen können. Und außerdem in der ersten Halbzeit haben wir noch den Verlust zu vermelden von Gerard Piqué, denn Gerard Piqué ist auf sein Gesäß gefallen, sah nicht besonders appetitlich aus und deswegen musste Gerard Piqué dann ebenso runter. Und das hat auch Barcelona ein bisschen gehemmt, so am Anfang der zweiten Hälfte. Da lief nicht alles glatt. Diego dann mit dem Schuss 1-0 Atletico, das wichtige Auswärtstor war da. Doch danach machte Barcelona wieder Dampf. Es gab einen wunderbaren Pass von Iniesta nach vorne. Er hat die Lücke gesehen zwischen Godin und Miranda in der Innenverteidigung. Und dann kam der Treffer durch Neymar. 1-1, alles war wieder hergestellt. Quasi pari nochmal in den letzten 15 Minuten. Dann Barcelona mit einer riesigen Schlussoffensive. Iniesta mit einem Schuss aus knapp 18 Metern. Courtois ist da. Freistoß von Messi, Courtois ist da. Courtois war ganz eindeutig der Spieler des Tages bei Atletico. Was er rausgekratzt hat nochmal in den letzten 15 Minuten, war sehr beachtlich. Und eben dieser Thibaut Courtois ebnete dann auch den Weg für Atletico Madrid in das Halbfinale. Atletico Madrid hat das Rückspiel 1-0 gewonnen. Koke erzielte den lebenswichtigen Treffer bereits in der Anfangsphase der ersten Halbzeit nach einer schönen Kopfballstaffette. Und somit war dann auch alles schon verteilt. Die Rollen waren hier wirklich klar verteilt. Also muss man mal sagen, also Barcelona war zum ersten Mal, was natürlich wahrscheinlich auch am Transferverbot liegt. Es sind alles ein paar, ja, so ein paar Sachverhalte, die behindern. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dass die Psyche da eben auch ein bisschen anders eingestellt ist, gerade wenn man dann schon ein bisschen verletzungsbedingt auch gebeutelt ist. Und Atletico konnte das Ding dann eben auch gewinnen. Und Barca hatte dann Anfang der zweiten Hälfte nochmal eine gute Chance. Xavi fast vorm Tor stehen, vor einem leeren Tor stehen, trifft den Ball nicht richtig. Aber auch hier hat Courtois wieder eine gute Leistung gezeigt. Pinto ebenso. Der hat im Hinspiel nichts zu halten gehabt. Im zweiten Spiel hat er 3 Großchancen gehalten. Hat ein gutes Spiel gezeigt. Aber letztlich hat es nicht gereicht für den FC Barcelona. Xavi sagte danach in dem Interview, hatten mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Schüsse. Eigentlich hätten wir weiterkommen müssen. Ballbesitz ja. Das ist auch kein Wunder mehr, doch irgendwie scheint sich die Effizienz nicht mehr so richtig einzustellen. Also Ballbesitz ist ja alles schön und gut, aber wenn du nicht gewinnst am Ende, ist das dann auch wieder irrelevant, dass du viel Ballbesitz hattest. Insofern ist die Dominanz des FC Barcelona immer noch da. Der FC Barcelona ist nicht gebrochen, können wir an der Stelle mal sagen. Doch ich glaube, das ist dann doch schon eine kleine Kehrtwende in Spanien. Und das auf längere Zeit. Wir haben natürlich jetzt mit dem FC Barcelona, mit der U19 des FC Barcelona wieder eine grandiose Nachwuchsmannschaft, die im Finale der UEFA Youth League steht. Keine Frage, da ist auf jeden Fall schon wieder Nachwuchs im Gange. Barcelona wird natürlich aufgrund der grandiosen Nachwuchsförderung mit La Masia, der Fußballschule, auf jeden Fall nicht in den Rückstand geraten gegenüber den anderen internationalen Clubs. Doch Barcelona muss also nun nach langer, langer Zeit mal wieder ein Aus im Viertelfinale hinnehmen. Und das ist ein großes Achtungszeichen und generell auch ein großer Achtungserfolg für Atletico, denn wir dürfen nicht vergessen, in den letzten Jahren war es immer so, dass der Sieger des Spiels gegen Barcelona die Champions League gewonnen hat. Letztes Jahr waren es die Bayern, 2012 war es der FC Chelsea, 2011 hat Barcelona selbst gewonnen, aber 2010 hat Inter Mailand im Halbfinale den FC Barcelona auch geschlagen, was letztlich auch zum Sieg führte für Inter Mailand. Also, Leon, meine Frage an dich. Wird Atletico Madrid dieses Jahr Champions-League-Sieger? Nun ja, ich hatte ja schon mal in unserer letzten Ausgabe gesagt, dass sie das Potenzial haben, ein ähnliches Märchen wie der Beispielverein Borussia Dortmund das letztes Jahr getan hat, ebenfalls dieses Jahr zu tun. Und meine These scheint sich ja zumindest insofern zu bestätigen, als dass sie jetzt zumindest schon mal das Halbfinale erreicht haben und mit Chelsea bei allem Respekt, aber das wohl günstigste Los erwischt haben. Von daher ist es auf jeden Fall möglich, wieder ins Finale einzuziehen und dann wird man entweder auf Real Madrid oder auf den FC Bayern München treffen. Und in so einem Finale ist immer alles möglich, denn da gibt es kein Rückspiel, da gibt es nur das Finale. So, und wenn du im Finale stehst, dann reicht halt ein Sieg, wie auch immer der erreicht wird. Von daher hat Atletico Madrid sicherlich das spielerische Potenzial, dann im Finale zu gewinnen. Mit Kontern und Ähnlichem, wie sie es jetzt auch gegen Barcelona gemacht haben. Da hat es geklappt. Da waren genau die gefährlichen Konter immer da. Oder man hat das eben so gemacht, dass man gerade wie im zweiten Spiel dann zugeschlagen hat mit einer Taktik, also nicht mit einer klassischen Kontertaktik, sondern mit einer Taktik, die Barcelona nicht erwartet hatte. Genau. So, das Problem, wobei das Problem gar nicht mal so groß sein mag, ist, dass man muss jetzt erstmal gegen Chelsea gewinnen. Wenn man das getan hat, dann stehen einem alle Wege offen. Ja, also können wir direkt den Übergang machen zum FC Chelsea, denn die hatten ja im Hinspiel, waren die in Paris zu Gast und Paris führte Chelsea ja regelrecht vor. Ich habe mir danach die Statistiken angeguckt, ich habe mir die Highlights angeguckt von Sky, ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, ich habe Dortmund angeguckt im ZDF und ich hatte erst gedacht, ja, Paris hat das Ding bestimmt dominiert. Also wer 3-1 gewinnt, der wird das Ding schon dominiert haben. Und dann habe ich die Statistiken gesehen, habe gesehen, Paris hatte sage und schreibe 3 Torschüsse und macht 3 Tore. Also das ist Effizienz vom Herrn. Hat nur nicht so viel gebracht. Klar, Lavezzi hat getroffen, Hazard hat dann nochmal egalisiert durch einen Elfmeter. David Luiz dann der Unglücksrabe mit einem Eigentor, 2-1 Paris und dann der 90. Javier Pastore mit einem wunderbaren Tor, das kann man einfach nicht in Worte fassen, das war ein wunderschöner Sololauf, den konnte auch keiner so richtig stoppen da an der Seitenlinie, das war schon richtig schön, das Tor, und letztlich stand eben ein 3-1 zu Buche für Paris, würde es die erste Halbfinalteilnahme seit 2001, 2002 sein, anscheinend nicht. Das Schicksal wollte es nicht so, denn Chelsea dominierte dann im Rückspiel klar und deutlich, da hatte Paris nichts zu melden. Und jetzt, Leon, meine Frage an dich. Chelsea konnte 2-0 gewinnen durch Tore von André Schürrle und Dembaba. Hat also wieder im entscheidenden Moment sogar gegen einen, sag ich mal, aktuell vielleicht schwächeren Gegner das Ganze verspielt. Hat also wieder ein Unentschieden gehabt, wie gegen Barcelona auch letzte Saison. Da hatten wir auch ein 3-3, hier haben wir wieder ein 3-3. Heißt, Paris hat, wenn du es so nimmst, insgesamt wieder nicht verloren. Woran liegt das, dass Paris gerade jetzt im Viertelfinale wieder ausscheidet? Ist Ibrahimovic wirklich so wichtig für Paris? Nun habe ich das Rückspiel nicht gesehen, kann mich da also analytisch nicht zu äußern. Jo. Ja, ich weiß nicht, wie viele Chancen Paris hatte in dem Spiel, aber Ibrahimovic mag sicherlich eine Rolle spielen, alleine vom Charakter, vom. Also ich kann dir sagen, dass Cavani diesmal auf seiner Lieblingsposition gespielt, also quasi im Mittelsturm, das, was Ibrahimovic immer spielt. Mhm. Aber Cavani hatte eine Riesenmöglichkeit im Spiel, aber sonst kam da nichts. Okay. Ja, ich meine, wenn man so einen Ibrahimovic als Mitspieler, wenn man es weiß, der spielt da, ist natürlich eine völlig andere Psychologie vorhanden. Das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben. Nun wäre ich aber als Experte, ne? Und als Fan von Paris auch kein großer. Ich bin kein Fan von Paris, aber wäre ich. Oh, ich auch nicht. Also keine Sympathien irgendwie für die Mannschaft. Weißt du warum? Die sind mir dann doch lieber als Chelsea, aber nun wäre ich dann kein großer Freund davon zu sagen, das liegt nur an Ibrahimovic. Also wenn man eine 3-1-Führung verspielt gegen Chelsea, mein Chelsea ist ja aktuell, die ist ja ganz gut in Form, aber trotzdem. Bei den Möglichkeiten, die man da hat, darf man und wird man wohl hoffentlich auch nicht das alles auf das Nicht-Dasein von Zlatan Ibrahimovic schieben, denn das wäre ein Armutszeugnis irgendwo. Ja. Es ist wohl eine Sache der Psychologie, dass man im Viertelfinale immer ausscheidet, weil anders kann ich mir das nicht erklären. War auch gar nicht nötig eigentlich, dass man vielleicht, da. Vielleicht liegt es auch einfach wirklich nur noch daran, dass die Mannschaft zusammenwachsen muss. Also, ja, ich meine, die waren ja dies ja schon, ne? Also, Chelsea hat ja durchaus auch einige Leader, so wie John Terry oder Frank Lampard oder Peter Cech, die vielleicht irgendwas ausstrahlen. Weißt du, letztes Jahr sind die zwar ausgeschieden in der Gruppenphase, doch vielleicht macht die das stärker. Die haben mehr durchlebt. Weißt du, die haben Europa League gewonnen. Guck da dazu noch das. Und die haben schon viel durchgemacht. Vielleicht ist das dann doch, dass du psychologisch da etwas besser eingestellt bist. Na klar, Paris hat ja nur Ibrahimovic so als Aushängeschild, sag ich mal. Die anderen sind zwar alle bei weitem nicht schlecht, aber beim Ibrahimovic, vor allem bei dem, was er so in dieser Champions League-Saison vor allem geleistet hat, ne, ich sag mal Leverkusen, ja, da ist das klar, dass man den Anschaupunkt nur auf den Ibrahimovic legt. Ich würde aber auch sagen, dass Chelsea, also ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die in der Champions League ausgeschieden ist und danach in der Europa League noch den Titel geholt hat, weil die meisten großen Mannschaften haben danach immer versagt. Manchester United ja auch in der Europa League. Die haben es auch nicht weit gebracht. Und Chelsea hat dann tatsächlich direkt den Titel geholt. Also Chelsea scheint wirklich eine gute Moral zu haben. Also da ist eine gute Einstellung im Team. Ja. Also wobei natürlich auch die Europa League von den großen Teams auch irgendwie nicht gewertschätzt wird, was ich auch verstehen kann. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Also deswegen ist es ja auch so für mich so besonders, dass Chelsea das Ding gewonnen hat, weil die großen Teams ja eigentlich dort immer ausgeschieden sind. Also sie sind nie weit gekommen, wenn sie dann aus der Champions League ausgeschieden sind, weil wahrscheinlich dann wirklich die Lust fehlt irgendwie. Aber Chelsea hat das dann doch gemacht. Und deswegen fand ich das so besonders. Ja. Jo, mal weiter mit Manchester United gegen den FC Bayern München. Das Hinspiel im Old Trafford am 1. April war tatsächlich sozusagen der erste kollektive Schock für den FC Bayern. Das war ein 1-1 und man ist sogar in Rückstand geraten diesmal. Dabei sah eigentlich alles nach einem wunderbaren Fußballabend aus. Der FC Bayern mit Ballbesitzwerten gehen 70%. Eigentlich lief alles gut. Manchester United mit einer Defensivtaktik, die stellten sich komplett hinten rein. Gut, das macht es natürlich auch schwieriger für den Gegner, denn Robben kam nur zum Zuge durch Distanzschüsse. Generell kam Bayern nur zum Zuge durch Distanzschüsse von Robben in der ersten Halbzeit, sonst ging da nichts. Es gab noch eine Flanke von Rafinha, wo Büttner an den Ball ging, was man durchaus mit einem Elfmeter hätte ahnden können. Ich würde sagen, das war kein Elfmeter, weil Büttner wurde dann doch eher angeschossen und in der Bewegung dann, ich würde nicht sagen, dass das Elfmeter war. So, und eigentlich dominieren die Bayern ja komplett. Manchester United stellt sich aber trotzdem hinein und macht es dem Gegner damit schwer. Irgendwann kommt der Punkt, wo Toni Kroos im Mittelfeld mal den Ball verliert. Wayne Rooney ist am Ball, spielt den Ball einfach mal vorne, weil Welbeck da vorne steht. Ich meine, Martinez und Boateng sind ja da. Boateng rutscht aus, Welbeck steht plötzlich alleine vom Tor von Manuel Neuer. So, und da sieht man mal, wie schnelllebig Fußball ist. Du kannst dich auch hinten reinstellen für 45 Minuten, du wirst trotzdem deine Chance kriegen. Also das ist so eine kleine Lektion, die mir das Spiel gelernt hat. Du kannst auch nur mit einem Torschuss gegen, und wieder mal, muss man sagen, wieder mal gelehrt hat, dass du auch mit einem Schuss und 30% bei der Sitzung im Spiel gewinnen kannst und plötzlich auf den Kopf stellen kannst. Also Manchester United hat hier wirklich vieles richtig gemacht, dass sie sich so hinten reingestellt haben. Klar ist das ja auch mit Glück verbunden, dass Boateng dann plötzlich ausrutscht. Aber Neuer hat das Ding dann gut gehalten gegen Welbeck, somit stand es 0-0 zur Pause. Bayern hatten mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, doch das Tor machte Manchester United. Ecke Rooney, Kopfballtor, artistische Kopfballeinlage von Nemanja Vidic, der nach der Saison dann zu Inter Mailand geht. Und es steht 1-0 nach 56 Spielminuten für Manchester United. Ich hatte bei der Facebook-Seite des FC Bayern öfters mal gelesen, dass sich da einige beschwert haben, dass Thomas Müller und Toni Kroos gespielt haben. Weil man hatte ja auf der Bank auch Götze und Mandzukic, die kamen danach rein und plötzlich hat man gesehen, was das Mittel zum Erfolg ist beim FC Bayern gegen eine Mannschaft, die hinten Beton anrührt. Und zwar sind das natürlich die Kopfballspieler. Mandzukic mit einem Kopfball, davor klasse über die rechte Seite eingeleitet, Robben auf Rafinha. Muss doch ganz ehrlich sagen, dass die für mich sehr gefestigt erscheinen. Die machen einen guten Eindruck auf der rechten Seite. Robben auf Rafinha. Rafinha mit dem Ball in die Mitte. Mandzukic bedient Schweinsteiger. Schweinsteiger haut den Ball mit seinem verhältnismäßig eher schwachen Fuß in den Winkel. Und es steht wieder 1-1. Wir sind wieder pari. in den letzten Minuten möchte der FC Bayern das Tor erzwingen, riskiert dadurch bei einem Ballverlust die gelbe Karte durch also von Ravi Martinez, der ist also im Rückspiel gesperrt. Und Bastian Schweinsteiger möchte den Ball dann nach einem Ballverlust in der Hälfte von Manchester United wieder zurückerobern, fault stattdessen Wayne Rooney und es gibt die rote Karte. Ich glaube, er hatte auch davor gelb gesehen, deswegen gab es hier dann auch gelb-rot. Und Schweinsteiger wurde ja danach zerfetzt von der Sun, vom Daily Mirror. Schweinsteiger, you are a swine. Und so stand er auf den Coverseiten. Der FC Bayern hat dann auch Schritte eingeleitet gegen diese Zeitung, damit das nicht mehr abgedruckt wird. Die Zeitung hat sich dann nochmal öffentlich entschuldigt bei Bastian Schweinsteiger. Und somit gingen wir dann also in das Rückspiel in der Allianz Arena. Leon, hast du das eigentlich gesehen im Rückspiel, dass da irgendwelche Plätze frei waren? Ja, war doch vorher auch sanktioniert. Was war da genau los? Ich wusste es nämlich nicht. Die dort ansässigen Bayern-Fans haben nette Plakate gegen Arsenal, zum Beispiel Gay Gunners, gehabt. Ach das, ja. Ja. Gut. Und das war also die Strafe? Genau. Ach so, gut. Gut zu wissen. Ja, no to racism. Da lagen drei Plakate auf diesem leeren Block. Das kann man auch schon wieder als Propaganda. Ich meine, ist ja richtig, aber Propaganda ist es trotzdem. Ja, irgendwie schon. Naja gut, also im Rückspiel ging das Ganze wieder genauso los. Bayern fand kein Mittel. In der ersten Halbzeit gegen Manchester United kam wieder nicht durch. Manchester United hat in der ersten Hälfte wieder alles richtig gemacht. Bloß irgendwie fehlt die Konstanz, muss man sagen. Also Manchester United ist dann in der zweiten Hälfte wieder früh in Führung gegangen durch einen Sonntagsschuss von Patrice Evra. Der schießt in seinem Leben vielleicht zwei Tore und hier macht er so ein Riesentor. Das muss Schicksal sein. Und Valencia davor geht bei mir persönlich generell so ein bisschen als Bayern-Schreck. Antonio Valencia, der Mann aus Ecuador, weil gerade hier im Old Trafford im Jahr 2010, da hat er De Michelis und Bart Stuber schwindelig gespielt und hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht im Old Trafford für Manchester United, zusammen mit Nani auf den Außen, und hier hat er sich auch wunderbar durchgesetzt gegen Philipp Lahm, dann die Flanke, Evra kommt von hinten angerauscht und haut das Ding so quasi Lattenkreuz rechts oben rein. Neuer, für Neuer gab es dann nichts zu halten. Und wir hatten wieder die Ausgangssituation, wieder 0-1 für die Bayern. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, so das Erfolgsrezept der Bayern gegen Maurer-Teams scheint anscheinend dieses Kopfballprinzip zu sein. Und genauso kam es. 60 Sekunden später, Ribéry mit der Flanke in die Mitte, Mandzukic wieder mit dem Kopf und das 1-1. Wir waren sogar wieder pari, wir hatten wieder die Ausgangssituation und danach ging eigentlich alles recht schnell. Robben mit dem rechten Fuß, muss man ganz besonders betonen, und Müller steht in der Mitte, kriegt den Ball irgendwie über die Linie, 2-1, und danach noch Robben mit einem Alleingang an Vidic vorbei. Vidic fälscht den Ball auch noch ab, 3-1 für die Bayern. Und von da an wusste man, der FC Bayern steht im Halbfinale. Wieder einmal. Also man kann auf eine glorreiche Historie zurückblicken, abgesehen von der Saison 2010, 2011, wo man im Achtelfinale ausgeschieden ist gegen Inter Mailand, war man 2010 im Finale, man war 2012 im Finale, man war Champions-League-Sieger letztes Jahr und jetzt ist man wieder im Halbfinale. Also der FC Bayern ist schon das Maß aller Dinge aktuell in Europa. Brauchen wir nicht drüber reden, sind auch ganz, ganz großer Favorit. Doch der FC Bayern trifft ja dann jetzt im Halbfinale wiederum auf den zweitgrößten Favoriten, weil sie eben so als beste Kontermannschaft der Welt gelten. Und das ist natürlich Real Madrid mit Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Karim Benzema, die fantastischen drei vorne im Sturm, die Flügelstürmer und der Mittelstürmer, wirklich ein kongeniales Duo. Und das konnte man gerade im Hinspiel sehen in Madrid im Estadio Santiago Bernabéu, dem neuen UFO der Fußballlandschaft. So soll es zumindest aussehen. Es gibt ja Umbaupläne für das Stadion. Es sieht dann in der Rekonstruktion eher aus wie ein UFO, aber es ist ein anderes Thema, weil es soll ja noch um ein Hotel erweitert werden und so weiter. Und da konnte man sehen, wie gefährlich die Auswirkungen dann doch sein können, wenn man Bale und Ronaldo mal richtig von alleine lässt. Also 1-0 Bale, auch klasse an der Seite, er ist durchgesetzt gegen Hummels, 2-0 dann Isco, der Ball ist eigentlich schon geklärt, Tom kriegt den Ball irgendwie nicht raus und Isco zieht ab und trifft links unten und dann noch Ronaldo mit dem 3-0. Weidenfeller, der beste Mann, hat mehrere Großchancen vereitelt im Hinspiel und es sah eigentlich alles danach aus, dass Real Madrid Dortmund wirklich auch im Rückspiel dann wahrscheinlich vom Feld fegt. kleiner Hoffnungsschimmer dann für Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo ist verletzt. Und kleine Anekdote, Cristiano Ronaldo saß auf der Bank im Rückspiel, hat zunächst sich erstmal aufgeregt, dass man 2-0 Rückstand gegangen ist, denn Reus macht einen Doppelpack und das, was nie für möglich gehalten wurde, war plötzlich wieder eine Option. Dortmund stand kurz vorm Einzug ins Halbfinale und kurz davor Real Madrid den großen Favoriten auszuhauen. Und dann hat Ronaldo auf der Bank eine Dose getrunken. Und das ist wieder so eine Art Propaganda, auch wenn das natürlich verständlich ist, weil man keine Werbung riskieren will. Aber Ronaldo hat eine Dose getrunken und Ronaldo hat diese Dose extra fürsorglich abgeklebt, denn es handelte sich um das Getränk Coca-Cola, was man an der roten Farbe unschwer erkennen konnte. Doch Coca-Cola ist kein offizieller Sponsor der UEFA Champions League. Insofern musste er das abkleben und hat dann stattdessen natürlich aus dieser beklebten Dose getrunken. Ja, und was sagst du eigentlich dazu mit diesen Werberichtlinien und alles? Boah, es ist... Ist es nicht ein bisschen zu viel so? Ich meine, ja. Es ist natürlich auch ein bisschen unfair, ne? Wenn Ronaldo jetzt wirklich einen Exklusivvertrag hat mit Coca-Cola, dass er da einfach Werbung macht. Das ist natürlich schon ein bisschen, ja, aber... Ja, ich meine, er kann ja kein Heineken trinken, ne? Ja, ist auch richtig. Deswegen, also insofern... Was ich auch übrigens nicht empfehlen kann, weil es nicht schmeckt, aber es ist... Ja. Nee, mein Gott, lass ich noch Cola trinken. Ich meine, ich trinke ja keine. Also es mag Leute geben, die sich auch durch sowas beeinflussen lassen, wenn Cristiano auf der Bank trinkt, Cola trinken und die noch nie Cola getrunken haben, dann trinken sie auf einmal Cola. Aber wenn Ronaldo Cola trinkt, dann trinkt er Cola und dann hat man mit meinem Trinkverhalten nichts zu tun. Genau, und so sehe ich das eigentlich auch. Also Dortmund hatte dann in der zweiten Hälfte noch unfassbare Chancen, um weiterzukommen, doch irgendwie sollte es nicht sein. Casillas mit mehreren Glanzparaden, Mkhitaryan vorbei an Casillas, trifft beim leeren Tor nur den Pfosten. Aber leider sollte es nicht sein. Da gerade in den letzten 10 Minuten erwies sich die Routine von Real Madrid. Denn wie sie das runterspielten, das war phänomenal. Da gab es letztlich nichts mehr zu holen für Borussia Dortmund. Und Real Madrid steht also mit dem Gesamtergebnis 3-2 im Halbfinale der Champions League und trifft im ersten Spiel im UFO auf den FC Bayern. Die Halbfinalpartien sind Real Madrid gegen FC Bayern und Atletico Madrid gegen den FC Chelsea. Bayern und Real, Leon, im Halbfinale. Was sagst du da? Wer kommt da weiter? Was denkst du? Also das sind ja wirklich zwei gegensätzliche Mannschaften. Die eine ist so wirklich eine der besten Kontermannschaften der Welt, wenn nicht sogar die beste. Und die andere ist wahrscheinlich die dominanteste Mannschaft der Welt. Also das sind Gegensätze, da kann man sich wirklich drauf freuen auf das Spiel. Absolut. Bayern wird natürlich das Spiel machen müssen, man wird es auch tun. So, jetzt, ja, wenn Real Madrid so verteidigt wie gegen Dortmund, auch in der zweiten Halbzeit des Hinspiels, dann wird Bayern Tore machen und weiterkommen. Es sei denn, die scheitern auch mit den Nerven, wie Mkhitaryan beispielsweise. Dann mache ich mir trotzdem keine Sorgen, auch wenn Real Madrid sicherlich auch zu schönen, guten Chancen kommen wird. Offene Kiste mag das werden, aber ich persönlich sehe da keine allzu großen Probleme für den FC Bayern, aufgrund der defensiven Schwächen, die Real Madrid offengelegt hat. Also Pepe mit einem grandiosen Spiel im Hinspiel da, also hat er gar nichts zugelassen. Dortmund hat natürlich aber auch die Chancen nicht verwertet, muss man ja dazu noch sagen. Bloß dann im zweiten Spiel, da ging ja gar nichts bei Real hinten. Also die Fehlpässe nach hinten. Und wenn du dann halt mal einen schnellen Spieler hast wie Reus und Bayern hat die auf beiden Seiten mit Robben und Ribéry, dann wird es dann doch schon schwierig. Also ich musste da wirklich zustimmen. Ich denke auch, dass der FC Bayern da ins Finale kommt. Doch so eine Möglichkeit, ne, das allein mal in Erwägung zu ziehen. Wir hätten meinetwegen mal ein Stadtfinale. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Also, was wäre das denn? Das wäre unfassbar. Hatten wir jemals ein Stadtfinale in der Champions League? Hatten wir jemals Inter Mailand gegen AC Mailand oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen, das wäre das erste Mal, dass wir dann wirklich ein reines Städtefinale haben. Das wäre schon unfassbar. Es gab mal im UEFA Cup Halbfinale Steaua Bukarest gegen Rapid Bukarest. Aber es ist auch schon das höchste der Gefühle. Ja, ich glaube, das muss auch schon mehrere Jahrzehnte zurück sein. Nee. Nicht? Nee, das war zu der Zeit, als Sevilla mehrfach den UEFA Cup gewonnen hat. Also 2006 so rum, 2007. Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also das kann man ja gar nicht glauben. Ist aber so. Nicht zu fassen. Also das überhaupt Rapid Bukarest, also wenn man das hört, das sind ja Untiefen. Also, die nehmen ja heute gar nicht mehr teil. Nee, reichen höchstens die Berechtigung einzuspielen, aber ansonsten nichts mehr. Ja, wobei ich da auch nicht traurig drüber bin. Ja, na gut, das ist natürlich verständlich. Ja, sehr, sehr guter Ton, muss man sagen. Courtois, übrigens natürlich der Keeper von Atletico, ist ja eigentlich von Chelsea ausgeliehen. Und es gibt auch eine Sonderklausel im Vertrag des FC Chelsea, dass Thibaut Courtois für Atletico Madrid gegen die Blues nicht spielen darf. Doch die UEFA hat diese Regelung einfach mal außer Kraft gesetzt. Heißt, Courtois darf spielen. Fertig. Das erste Mal, dass die UEFA was richtig gemacht hat, im Übrigen. Ja, muss man wirklich sagen, weil damit wäre Atletico hinten unfassbar geschwächt gewesen, weil Courtois reißt wirklich viel raus. Also der war ein entscheidender Faktor gegen den FC Barcelona. Und wenn der hier fehlen würde, dann wäre das dann doch schon erheblich. Also man hat das so begründet, dass es für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs steht, wenn man Thibaut Courtois in der Champions League spielen lässt. So hat das die UEFA dann auch offiziell begründet. Nur damit wir es nochmal einbeziehen können. Gut, haben wir das alles besprochen? Also, du legst dich fest, Finale, was wird's werden? Atletico oder Chelsea, wer kommt weiter? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich denke aber am Ende Atletico. Das heißt, wir haben dann wieder so ein Außenseiter-Favoriten-Finale wie im letzten Jahr. Wir haben dann Atletico Madrid gegen den FC Bayern. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass Atletico hier weiterkommt. Wir hatten das heute auch schon ausführlich bei uns hier in der Schule diskutiert während der Mittagspause, als die Meldungen hineingeflogen kamen von Spiegel Online, dass es zu den Spielen in Bayern gegen Real und Atletico gegen Chelsea kommen wird. Denn Bayern hat Revanche genommen und insofern müsste das ganze Schicksal zwischen Chelsea und dem FC Bayern erledigt sein. Und der FC Chelsea ist eigentlich nicht so in der Form, dass ich jetzt sagen würde, die schlagen Atletico. Also die sind natürlich zu Hause unfassbar stark. Ich denke, zu Hause werden sie auch gewinnen, vielleicht 1-0. Aber Atletico wird zu Hause, denke ich, schon gewinnen. Also gerade heimstark sind sie ja. 4-1 gegen Milan, 1-0 gegen Barcelona. Da kann eigentlich nur ein Sieg kommen gegen Chelsea. Insofern Atletico gegen Bayern. Legen wir uns fest. Wir sehen uns ja dann jetzt jede Woche wieder. Können wir jede Woche jetzt diskutieren. Ich habe mir auch schon mal ein Gesprächsthema für die nächste Woche überlegt. Das da wäre? AC Milan und Manchester United. Was ist der Grund für die Misserfolge dieser Clubs? Ja, warum könnte ich dir jetzt schon sagen, aber machen wir nächste Woche. Jo, warum sind die Clubs so abgestiegen? Ich werde dann auch nochmal so ein paar Recherchen anstellen, welche Stars denn draufgegangen sind bei Milan und bei Manchester in den letzten Jahren, gerade bei Milan. Also wenn wir uns da mal angucken, gerade die Phase 2010 und gerade auch die finanziellen Schwierigkeiten, die dadurch entstanden sind. Wir hatten ja Ibrahimovic, der unheimlich viel gekostet hat. Und eigentlich ein Megastar war. Aber wir hatten ja auch diese über 30er-Zone. Wir hatten ja David Beckham, wir hatten Ronaldinho, wir hatten Andrea Pirlo, der auch heute noch ein grandioser Spieler ist. Doch damals war wirklich jeder Einzelne bei Milan mindestens über 30. Also wir hatten dann noch Clarence Seedorf. Also da war jeder fast über 30. Und bei Manchester United ist es halt wirklich so, dass die großen Spieler von damals auch heute noch da sind. Also Ferdinand ist noch da, Vidic ist noch da. Auch das Kapitel ist natürlich beendet, weil er zu Inter Mailand geht. Doch vielleicht muss da irgendwann mal ein Umbruch geschehen. Mit Januzaj hat man da ja einen neuen, den Belgier. Man hat mit Büttner auch wieder einen neuen. Man hat mit Johnny Evans wieder neue. Man hat mit Phil Jones wieder neue Spieler. Und das ist, glaube ich, der richtige Schritt für Manchester United. Da sollte man anknüpfen und genauso sollte man auch fortfahren, die Talente wieder weiteren fördern. Gut. Champions League haben auch abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch die UEFA Europa League. Und jetzt muss ich selbst nochmal gucken. Allerdings gibt es da ein Ereignis, was mich natürlich nicht loslässt, was sich fest in meinem Kopf verankert hat. Wir hatten ein Geisterspiel in den Hinspielen der Viertelfinals in der Europa League. Wir hatten das Spiel Basel gegen Valencia vor geschlossenen Türen. aufgrund der Unruhen in Salzburg beim Spiel Basel gegen Salzburg. Und Basel gewann das Spiel gegen Valencia überraschend, trotz einer unglaublichen Chancenvielfalt von des FC Valencia, hatten wir letztlich ein 3-0 für Basel. Dann kam allerdings jetzt in den letzten Tagen rein, dass auch Valentin Stocker nicht spielen kann, dass die sämtliche Spieler der Startelf und wirklich 7 Verletzte nicht spielen konnten beim FC Basel, was natürlich jetzt vielleicht auch im Nachhinein das Ergebnis erklärt. Und der FC Valencia führte nach der regulären Spielzeit im Rückspiel 3-0. Heißt, alles war wieder egalisiert und ich glaube, dieses Comeback gab es noch nie in der Geschichte des Europapokals, gerade nicht in der Europa League, dass ein 3-0 nochmal umgedreht wurde. Doch hier wurde gestern Geschichte geschrieben. Dann hatte Diaz von Basel noch die rote Karte gekriegt, dann gab es noch in der Nachspielzeit in der Verlängerung eine weitere rote Karte für Basel. Heißt, die waren zu 9, du musst es dir mal vorstellen. 2 gesperrt, 7 Spieler der Startelf nicht im Kader und damit stehst du dann da. Du musst noch 15 Minuten der zweiten Hälfte in der Verlängerung bestreiten und dann schlug es natürlich ein. 4-0 Valencia und 5-0 Valencia. Letztes Jahr hatte Valencia dann ein 5-0 auf dem Papier stehen, was sie dann natürlich dann am Halbfinale spielberechtigt. Also das war schon ein großes Comeback vom FC Valencia, hatte ich nicht mit gerechnet. Leon, also hättest du damit gerechnet, dass der FC Valencia nochmal so zurückkommt? Nö. Gut, also kann man so stehen lassen. Ja, ich bin nämlich gerade immer noch auf der Suche. Was wir noch so gespielt haben, werden Juventus gegen Olympique Lyon. Wir hatten im Hinspiel ein 1-0 für Juventus in Lyon. War auch eine gute Vorstellung. Da hatte Bonucci das Tor erzielt nach einem Standard. Und dann im Rückspiel in der dritten Minute erwies sich wieder mal die altbekannte Qualität des italienischen Nationalspielers. Andrea Pirlo, Freistoßtor in der dritten Minute, 1-0 Juventus. Dann in der 17. Minute der Paukenschlag, Jimmy Briand mit dem 1-1 und Lyon war plötzlich wieder im Spiel. Und die hätten davor sogar noch einen Elfmeter bekommen müssen, denn da gab es ein klares Handspiel von Bonucci. Also das hätte auch nach hinten losgehen können. Gehen wir mal davon aus, dass Lyon nach 17 Minuten schon 2-1 geführt hätte. Ich glaube, das Spiel wäre nochmal in eine andere Richtung gegangen. Gerade weil Lyon dann drückend überlegen war bis zum Ende der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann allerdings der Hoffnungsschimmer für Juventus. Massimo Ambrosini, der spielt aber beim AC Milan. Mensch, muss ich selber nochmal nachgucken, wer das Tor gemacht hat. Auf jeden Fall hat Juventus 2-1 gewonnen. Ich möchte jetzt hier die Recherche nicht anstellen. Leon, kannst du nochmal nachgucken, wer das 2-1 gemacht hat bei Juve? Yo. Wait a minute. Also auf jeden Fall hat Juve dann 2-1 gewonnen nach dem 2-1. War ein Eigentor? Gut. Ich kann mich nämlich gar nicht mehr bewusst an das Tor erinnern. Umtiti, aha. Sehr, sehr guter Name. Auf jeden Fall Juve dann 2-1 gewonnen. Insgesamt 3-1 Juve damit im Halbfinale. Und im Halbfinale trifft Juventus auf Benfica Lissabon. Benfica Lissabon konnte sich klar erwartungs- und standesgemäß durchsetzen gegen den einzigen niederländischen Vertreter, den wir noch übrig hatten, gegen den AZ Alkmaar. Und zwar im Hinspiel mit 1-0 und im Rückspiel mit 2-0. Dann zu Hause in Lissabon, damit insgesamt 3-0. Und wir haben das Spiel Benfica Lissabon gegen Juventus Turin. Und wir haben weiter das Riesen-Comeback, was man so wahrscheinlich auch nicht erwartet hätte. Denn Porto gewann zu Hause im Hinspiel gegen Sevilla 1-0. Da hatte Sevilla wenig zu melden. Doch im Rückspiel stand es nach 29 Minuten plötzlich 3-0 für Sevilla. Man kam sich vor wie in einer verkehrten Welt. Und dann gab es dann das 4-0 kurz nach dem Start der zweiten Hälfte. Und dann gab es in der 90. Minute lediglich noch ein Riesentor von Ricardo Quaresma, was allerdings nicht mehr so viel gebracht hat. 1-4, also am Ende der Endstand. Insgesamt damit 2-4 verliert der FC Porto noch im Rückspiel dann gegen Sevilla. Und ich würde sagen, Porto hat sich dann doch an die Leistung in der Liga gehalten, denn die in der Liga war nicht so berauschend. Generell war es dann doch verwunderlich, dass sie gegen Neapel weitergekommen sind, dass sie das dann geschafft haben. Und deswegen denke ich eben auch, dass Sevilla gerade auch durch den Sieg gegen Real Madrid im heimischen Stadion mit dem 2-1 hier Rückenwind bekam, dass man sich gesagt hat, gegen Porto schaffen wir das auch. Und Sevilla hat es am Ende auch geschafft und trifft damit jetzt in einem spanischen Duell auf den FC Valencia im Halbfinale. Da können wir uns sehr drauf freuen, das Halbfinale FC Sevilla gegen FC Valencia und Benfica Lissabon gegen Juventus Turin. Haben wir den Fußballpart auch abgeschlossen? Leon, möchtest du noch irgendwas sagen? Nö. Markus, du sollst dich über die Dinger einspielen. Mensch, hat der Markus wieder einen Streich gemacht. Ja, unfassbar. Markus. Ja, ist gut jetzt. Menschenskinder. Wir wissen doch, dass du es einspielst. Markus. Ja, gut, Zeichen. Gut. Hey, meine Güte. So, ich bin wieder da. Also, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Hörerschaft, es freut mich sehr, dass Sie dieser wunderbaren Ausgabe beigewohnt haben. Es war wieder mal eine fantastische Ausgabe, auch wenn wir hier und so unsere Probleme hatten. Aber haben wir ja immer so, Leon, ne? Vor jeder Ausgabe, wir haben da immer natürlich. So... Natürlich. Also wir sind immer kurz vorm Abbruch. Genau. Also wir hatten dann ja auch eigentlich schon überlegt abzubrechen. Jetzt haben wir hier uns länger als 2 Stunden mindestens jetzt hier reingehängt für euch. Haben alles analysiert, haben auch die Geschichte rund um den Ultimate Warrior mit bürgerlichem Namen Warrior gesprochen. Wir haben über NEW geredet, ein English for Beginners Kurs. Eigentlich war hier alles enthalten, was man so im Leben braucht. Ja. Ebenso Stille. Insofern, meine Damen und Herren, liebe Hörerschaft, das habe ich schon mal gesagt. Ja, das habe ich jeder schon mal gesagt. Rudi Völler, legendär. Definitiv. Damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit dem Thema AC Milan und Manchester United. Warum ist der Glanz vergangen? Warum sind sie nicht mehr so golden? Damit melden wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, euch eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.